Schönen guten Morgen. Seid ihr alle ausgeschlafen? Ja, nein, vielleicht doch. Nein, wer ist nicht ausgeschlafen? Warum denn nicht? Bitte? Ein Schulkind. Ja, wie viel Schlaf braucht man denn, um ausgeschlafen zu sein? Heute ist meine liebe Debbie hier. Gestern haben wir schon gefragt, ja, wo ist sie denn? Uns wurde gesagt, die Debbie kommt auch mit. Jetzt ist sie. Debbie, steh kurz auf, bitte. Ich bin so froh, dass sie auch hier ist. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben ohne sie. Und mit ihr ist es halt gleich fünfmal so schön, mindestens. Der Herr ist besser, als du es dir vorstellen kannst. Weißt du das? Vor langer Zeit, Moment mal, habt ihr heute denn, könnt ihr den Videoclip spielen? Geht das jetzt oder ist das jetzt, sollen wir lieber am Nachmittag machen? Lass es, wir machen es am Abend. Alles gut, alles okay. Kurz vorher noch, von dem Herzbuch gibt es nur mehr 3 Bücher da hinten. Also es sind nur mehr 3 da, aber ich glaube, alle anderen meiner Buchtitel sind dort hinten. Und es ist einfach erstaunlich, was Gott getan hat. Und ich habe das auch schon in der Schweiz gesagt. Ich werde dann immer wieder gefragt, ja, aber Reinhard, warum predigst du das alles auf Englisch? Und dann ist eine andere Stimme, die du wirst ja übersetzt, und dann, warum machst du das nicht auf Deutsch? Ist doch deine Muttersprache. Und ich werde euch sagen, warum. Es ist ganz eine simple Sache. Wir haben auf Instagram 136.000 Leute, die uns auf Instagram nachfolgen. Wir machen mal eine Umfrage. Das sind eine große Anzahl, mehr als 5% dieser Menschen sind gar nicht Christen. Ich stell dir mal vor, ich habe circa 8.000 Leute, die mir auf Instagram folgen, die sind keine Christen, die haben mit Jesus nichts am Hut. Und die meisten davon sprechen aber nicht Deutsch. Wenn ich alles auf Deutsch machen würde, das, was wir tun, wir machen ja sehr, sehr, sehr viel. Leute fragen sich immer, wo wir die vielen Stunden hernehmen am Tag, um so viel zu arbeiten. Mein Tag haltet mehr als 24 Stunden. Debbie fragt sie doch auch immer. Aber es ist einfach zeitlich gar nicht möglich, dass wir all diese Sachen auch noch, dass ich sie auf Deutsch aufnehme. Das Mentoring ist rein Deutsch. Aber es ist zeitlich gar nicht möglich, dass ich all diese Dinge auch noch auf Deutsch aufnehme. Und von dem her sind wir sehr dankbar. Wir machen hier tägliche Andachten. Wir machen ständig Video, YouTube-Videolehren. Und von dem her, wenn ich es auf Englisch mache, übersetzt auf Portugiesisch, und dann wird das von unserem Team, wir haben eines der genialsten Teams überhaupt, die Gott uns hier zusammengeschenkt haben. Einige sind ja hier, Victor ist hier, sehe ich. Ein treuer Mitstreiter auf meiner Seite. Peter ist auch irgendwo. Jetzt hat er sich wieder wo versteckt. Wo ist der Peter? Da, Peter ist auch hier. Ist sonst noch jemand hier von unserem Team? Nein, aber wir haben so ein tolles Team, die hier alle zusammenarbeiten, damit die Sachen dann auch in meiner Muttersprache kommen können. Und mir wäre es ja viel lieber, wenn ich es wirklich alles auf Deutsch tun könnte, aber es ist einfach die Zeit nicht hier. Und von dem her hat Gott mir dieses wunderbare Team zur Verfügung gestellt, die nehmen meine Sachen, übersetzen es dann und dann kommt eine deutsche Stimme und so geht's weiter. Ich habe, wisst ihr, ich merke immer wieder eine Sache und die macht mich sehr traurig, dass wir ja Gott gar nicht kennen. Ich denke, es war vor etwa 2 Jahren, als ich mitten in der Nacht wach wurde. Der Herr zu mir sagte, Reinhard, meine Kinder repräsentieren mich so schlecht. Und das schmerzt mich so sehr. Und ich spürte den Schmerz Gottes in meinem Herzen so stark in jener Nacht. Und ich sagte, Herr, hilf mir, dass ich dich nicht auch schlecht repräsentiere. Ich möchte dich so repräsentieren, wie du wirklich bist. Und wisst ihr, wenn wir denken, was Religion und Religiosität getan hat, für vielen von uns, wie unser Herz kaputt gemacht wurde. Ich hatte ein Gespräch mit einer ganz, ganz, ganz lieben Dame aus Deutschland. Und die sagte in etwa Folgendes: Ich habe es ja immer gespürt, aber die Leute haben mir was anderes gesagt. Und wisst ihr, wenn wir denken, als wir uns zuerst zu Gott gewendet haben und Jesus Christus angenommen und erkannt haben, da haben wir ein Feuer gehabt, eine Liebe gehabt, da haben wir eine Herzensbeziehung gehabt. Und was geschieht dann? Es wurde uns anders gesagt. In der Schweiz kam ein Mann zu mir und der sagte: Reinhard, ich habe, als ich mich bekehrte, mein Herz brannte für Jesus. Und dann sagte mir mein Pastor: Ja, ja, du wirst dich auch schon beruhigen. Das Feuer geht auch aus. Das geht immer aus. Und er hat das geglaubt. Und wir greifen diese Dinge in unseren Herzen aus. Und dann plötzlich geht das Feuer wirklich aus. Und dann sagen wir: Was ist geschehen? Ich hasse Religion und Religiosität. Und ich habe mein Leben dazu verschrieben, abgesehen von den Kindern in Brasilien zu retten und unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen voranzutreiben, dass ich Gott gut repräsentiere, wo immer ich hinkomme. Ich habe mit so vielen ungläubigen Menschen ein Gespräch gehabt, der Herz war verschlossen, immer wieder. Mein bester Freund Gerhard und ich, wir machten eine Reise durch Italien, wir haben 6 Jahre darauf hingespart und hingearbeitet, gezielt das hingeplant. Das war mein eigenes 60-jähriges Geburtstagsgeschenk. 21 Tage mit einer Harley Davidson, einmal nur er und ich, frei durch Italien. Wir wollten Amerika, das ging nicht, also machten wir es in Italien. Ich habe zu ihm gesagt: 6 Jahre lang freuen wir uns, dass nur wir zwei ganz alleine auf einer Harley sitzen und einfach so das Leben genießen können, ohne irgendeine Arbeit, ohne irgendetwas. Aber ich habe zu ihm gesagt: Hör zu, wenn ich zurückkomme nach 21 Tagen und ich habe die herrlichste Zeit mit dir auf der Harley gehabt, aber niemand hat die Liebe Gottes durch mich erfahren, dann war das ein versauter Urlaub. Und wir haben so viele Menschen getroffen, ich habe gar nicht gewusst, wie religiös Italien ist und wie das im Griff von Religiosität und Religion ist. Und so viele Menschen, wir haben ständig gesagt: Herr, wo sind die Menschen, deren Herz etwas offen ist, nur einen kleinen Spalt? Und immer wieder, wo ich gemerkt habe, wo der Herr uns so einen Anstoß gibt, wenn wir versuchten, von Gott zu reden, machten sie ihr Herz zu. Und ich habe eine tolle neue Evangelisationsstrategie. Jetzt wollt ihr alle wissen, wie die geht. Ha? Reinhard, ich will ja auch Menschen zu Jesus führen. Sag mir die neue Evangelisationsstrategie. Ich schaue den Leuten in die Augen und ich sage: Ich hasse die Religion. Dann sagen sie: Ich auch, ich auch. Sage ich: Die Religion ist Mist, was das alles kaputt macht, was wir da alles tun müssen. Ja, genau. Und dann schaue ich in die Augen und sagte: Aber ich habe jemanden kennengelernt, der ist genial. Und dann wollen sie wissen, wer. Und dann erzähle ich von Jesus. Und wisst ihr, wie viele Menschen gesagt haben: Eigentlich hatte ich immer einen Zug zu Gott, aber ich wollte nichts von ihm wissen. Weil wenn ich an Gott denke, denke ich an Kirche. Wenn ich an Kirche denke, denke ich an Religion. Wenn ich an Religion denke, denke ich an Leute, die mir was reindrücken wollen. Und wo ich noch mehr tun muss, was ich bis jetzt schon nicht schaffe. Und wisst ihr, es wird Zeit, dass wir Gott so repräsentieren, wie er wirklich ist. Vor 2 Jahren saß Vinicius, der meine rechte Hand ist, der CEO von Brazilian Kids Care ist und der wahrscheinlich die treueste Person in unserem Leben ist, abgesehen von meinem besten Freund Gerhard. Und wir saßen zusammen und er sagte: Reinhard, ich will dir einfach helfen, all das zu erfüllen, was Gott in dein Herz gelegt hat. Dazu hat Gott mich auf deine Seite gestellt. Das ist die Bestimmung, die Gott für mich in meinem Leben hat. Und er hat gesagt: Aber ich will mal wissen, was ist dein Plan für die nächsten Jahre? Was ist in deinem Herzen für die nächsten 10 Jahre? Ich bin die Person, die alles vom Herz heraus macht und er ist sehr rational. Also wir zwei brauchen einander sehr. Ich glaube, ich ihn mehr als er mich, oder ich weiß nicht, vielleicht er mich auch. Aber es ist einfach herrlich zu sehen, wie Gott die richtigen Menschen zusammenführt. Und weißt du so, was ist dein Plan für die nächsten 10 Jahre, Reinhard? Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Sag mir was, damit ich dann das gut organisieren kann, das gut planen kann. Ich habe gesagt, darüber muss ich mal nachdenken. Und ich dachte nach und ich dachte nach und ich dachte nach und sagte, lass mich nachdenken, dann komme ich zu dir zurück. Und nach Zeit des Nachdenkens sagte ich, ich will die nächsten 10 Jahre eins tun. Ich will der ganzen Welt zeigen, wie genial gut Gott ist. Das will ich tun. Einfach der Welt zu zeigen, dass Gott hier so außergewöhnlich ist, so wunderbar ist, so herrlich ist. Da gibt es keine einzige Seite an Gott, die nicht gut ist. Aber unser Herz hat das nicht geglaubt. Unser Herz hat so viele verkorkste religiöse Glaubensmuster aufgefasst, dass wir uns hier schwer tun, wirklich zu glauben, er ist gut, er ist nur gut, er ist außer gut nichts als gut und er ist nur vollkommen gut. Vor Jahren, da lebten wir noch in Goiânia, in Brasilien, da spielte der Herr so ein Spielchen mit mir. Er weckte mich auf, sehr, sehr früh, das ist so seine Gewohnheit, und weckte mich auf und begann dann zu mir Folgendes zu sagen, Reinhard, ich bin so gut. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß, dass du so gut bist. Er sagt, nein. Und ich sagte, doch, Herr, ich weiß, du bist so gut, du bist nur gut. Und der Herr sagte, ich bin besser, als du es dir vorstellen kannst. Und dann, und das ging für einige Wochen so dahin. Jeden Morgen dasselbe Spiel. Ich liebe diese Spiele mit ihm. Es hält unsere Beziehung frisch und knackig und fröhlich und begeisternd. Und da wird nichts krustig. Und dann eines Morgens sagte ich wieder, er sagte, Reinhard, ich bin besser, als du es dir vorstellen kannst. Und dann sagte ich zu ihm Folgendes. Ich sagte, Herr, ich habe eine verrückte Vorstellungskraft. Ich kann mir vorstellen, wie gut du bist. Und daraufhin wieder der, ich habe dir doch diese Vorstellungskraft gegeben und ich bin trotzdem besser, als du es dir vorstellen kannst. Und seit diesem Augenblick bin ich auf dieser herrlichen, verrückten Reise zu entdecken, wie gut er wirklich ist, wie genial er wirklich ist, wie herrlich er wirklich ist, wie in ihm gibt es keine Seite, die nicht gut ist und vollkommen gut ist. Aber weißt du, was oft das Problem ist? Wir sind nicht bereit, die Zeit zu investieren, in unserem Herzen diesen guten Gott wirklich kennenzulernen und jagen dann allen die möglichen Dinge nach, die wir brauchen, aber nehmen uns nicht die Zeit, ihn kennenzulernen. Wie willst du jemandem vertrauen, wenn du dir nicht sicher bist, dass er gut ist? Wir machen Glauben zu einer komplizierten Sache. Ich kann mich erinnern, einer der ersten Predigten über Glauben, die ich je gepredigt habe, und ich predige über Glauben seit Jahrzehnten. Übrigens, für euch lieben Deutsche, ich habe bereits in meinen Terminkalender hineingeplant, dass ich die Weihnachtstage durcharbeite, nämlich für euch. Wir nehmen unseren Glaubenskurs auf Deutsch, rein auf Deutsch. Ich denke, der wird vielleicht 40... Ich denke, ihr werdet 40, vielleicht 50 Lektionen haben, nur über das Leben im Glauben. Und ich habe der Videomakerin gesagt, hör zu, du hast nur Heiligen Abend frei. Da kannst du bei deiner Oma sein, aber du arbeitest am Tag vor Weihnachten, du arbeitest am 25., 26., 27. Es tut mir wirklich leid, sorry, aber die Deutschen brauchen das. Und sie hat gesagt, okay, das mache ich dir gerne. Also wir hoffen dann, bis er editiert und fertig sein wird, vielleicht im Februar. Aber solange ich mich zurückerinnern kann, seit Jahrzehnten predige ich über das Leben im Glauben. Und ich kann mich erinnern, eine der ersten Beziehungen über Glauben, die ich gepredigt habe, hatte folgenden Titel. Glaube ist keine Technik, Glaube ist Beziehung. Je besser du den genialen Gott kennst, desto leichter wird es sein zu glauben. Und wir wollen noch 7 Schritte zum vollkommenen Glauben. Wir wollen noch 7 Techniken, wie wir endlich Glaubenshelden werden können. Und ja, da gibt es Prinzipien, da gibt es Lehren, ist mir völlig alles klar. Aber wenn du ihn nicht kennst, wird es dir immer schwer sein, ihm wirklich zu vertrauen. Wisst ihr, Debbie und ich sind jetzt seit 36 Jahren verheiratet, bald, nächste Woche oder übernächste Woche, ich weiß gar nicht, irgendwann, bald jetzt mal. Übernächste Woche, ja. Bald. Debi sagt auch bald. Also wenn Debi bald sagt, ist es bald. Bei meinem Leben weißt du nicht mehr, ist es Samstag, ist es Sonntag, ist es Montag, ist es Mittwoch, ist es Oktober, ist es September, ist das Jahr schon zu Ende oder hat schon wieder begonnen? Bitte? Am Dienstag, sagt sie. Also am Dienstag sind... Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Okay, heute ist Dienstag. Und an einem Dienstag ist auch unser Hochzeitstag, also in 2 Wochen. Ja, wenn heute Dienstag ist, ist es in 2 Wochen. Also heute in 2 Wochen sind wir 36 Jahre verheiratet. Und wisst ihr, Debbie kennt mich. Niemand außer Gott kennt mich wie die Debbie. Und das ist schön, aber auch nicht immer einfach. Denn da kannst du nichts verstecken. Ich kann machen, was ich will, die weiß immer, was los ist. Weißt du, die sagt, was ist da los? Nichts, alles okay? Die durchblickt dich, die schaut in dein Herz hinein. Da, Tag und Nacht, da kannst du machen, was du willst, da kannst du nichts verstecken. Ist auch gut so. Als wir anfangs geheiratet haben, hatte Debbie Bleistift und Papier auf ihrem Nachttisch. Wisst ihr warum? Weil ich rede in der Nacht. Nicht nur am Tag. Hey Debbie, wir könnten meine Nachtgespräche aufnehmen und dann auch auf YouTube stellen. Ich rede nachts. Und wisst ihr, ohne dass es mir bewusst ist, in verschiedenen Sprachen, nicht nur auf Deutsch. Und am Anfang unserer Ehe, in der Früh, als sie wach wurde, sagte sie, ah, übrigens, so und so und so und so, das hast du nicht gesagt. Ich habe gesagt, woher weißt du das? Sie hat gesagt, du hast es mir erzählt. Ich habe gesagt, das habe ich dir nie erzählt. Doch. Und sie zeigte mir Zettel und Papier. Sie stellte mir Fragen im Schlaf, die ich ihr beantwortete. Fragt sie? Bitte. Ah, genau. Sie sagt, wenn du mal anfängst zu reden, dann stelle ich dir die Fragen und die beantwortest du dann mir. Aber wirklich, sie wird nacht, weil ich in der Wache rede und dann sagt, stellt sie mir alle möglichen Fragen. Ich beantworte die in jeglicher Sprache, wie sie will. Sie schreibt sie die auf und in der Früh habe ich keine Ahnung, was in der Nacht geschehen ist. Weil ich schlafe ja. Und wenn ich schlafe, schlafe ich. Und wisst ihr, ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, die Frau weiß alles, was sie wissen will. Und wenn ich was verbocke, das weiß sie, weil sie fragt mich einfach in der Nacht. Aber nach 36 Jahren Ehe, die Debbie vertraut mir blind. Blind vertraut sie mir. Es ist erstaunlich, wie eine Person so vertrauen kann, wie die Debbie mir vertraut. Wenn ich oft nach Hause gekommen bin von einer großen Konferenz und am Ende gebetet habe für Leute bis in die späte Nacht hinein, und wieder irgendwo dann Frauen in meinen Armen gelegen sind und geheult haben und alles war voll Schminke, sagt die Debbie, ah, was für ein genialer Mann du bist, du liebst sie so sehr, du hast wieder für sie gebetet, lass mich dein Soko hier putzen von dem Lippenstift und von dem Make-up. Alle anderen Frauen, die ich in meinem Leben gekennen hatte, die hatten Eifersuchtsanfälle. Debbie sagt, ah, was bist du doch für ein lieber Mann, wie du liebst, wie du dich kümmerst um die kaputten Frauen. Wisst ihr warum? Sie vertraut mir, weil sie mich kennt. Wenn ich sage, Liebling, hier hat uns jemand diesen Geldbetrag gegeben, was sollen wir tun? Sie sagt, ja, mach, was du willst. Weil sie vertraut mir. Die Debbie vertraut mir so 100%, ich kann sein, wo ich will, machen, was ich will. Egal, die Debbie vertraut mir. Ich kann heimkommen, wann ich will, fortgehen, wenn ich will. Die Debbie vertraut mir. Nie stellt sie Fragen, hey, warum kommst du jetzt heim? Hey, was ist los? Nee, das gibt es nicht bei ihr, weil wir kennen uns. Und mit Gott tun wir uns so schwer, ihm zu vertrauen. Und dann denken wir, ah, ich muss härter arbeiten, mehr tun. Nein, du musst ihn besser kennenlernen. Je besser ihn du kennenlernst, desto einfacher ist es, diesem wunderbaren, genialen, herrlichen, liebevollen Gott zu vertrauen. Und das möchte ich tun, während ich hier bin, dass ich euch einfach ich mag das Pult so weit hinten nicht. Debbie, halt das kurz bitte. So weit weg von euch, mag ich nicht. Aber wenn ich runtergehe, dann sehen mich die hinten nicht und der Video auch nicht. Geht das noch? Alles klar. Und wisst ihr, wer ist Gott wirklich? Und diese Frage, die müssen wir uns immer wieder stellen. Die Religion, die hat uns ein so verzerrtes Bild gegeben von Gott, das eigentlich mit dem Gott der Bibel gar nichts zu tun haben will. Wenn ich von Religion und Religiosität rede, ich erkläre euch das, weil jeder hat ja seine eigene Definition von Religiosität. Wenn ich von Religiosität rede, dann ist meine Definition ganz, ganz simpel. Die Art und Weise, wie ich mit Gott meine Beziehung lebe. Wenn ich mit Gott meine Beziehung lebe außerhalb des neuen Bundes, ist es für mich Religiosität. Wenn ich meine Beziehung mit Gott lebe ausschließlich auf das, was Jesus getan hat und nicht basiert auf das, was ich tue, ist es wahres Christentum. Also wenn ich von Religiosität rede, rede ich davon. Wenn du glaubst, weil du 3 Stunden gebetet hast, auf deinen Knien gekämpft hast, jetzt tut Gott dir was, dann bist du eine religiöse Person. Weil Gott wird dir nichts tun, weil du es dir erbitten hast. Gott hat alles getan durch Jesus Christus. Und wenn du lernst anzunehmen, was er bereits getan hat durch Jesus Christus, lebst du in einer wahren christlichen Beziehung. Aber wenn du denkst, dass Gott dir etwas schuldet, weil du ihm jetzt etwas gegeben hast, dann ist das Religiosität. Denn in Christus ist der Schlüssel. Wir haben uns nichts erarbeitet. Alles, was wir haben, haben wir, weil wir in Christus sind, weil Gott mit Jesus diesen herrlichen Bund geschaffen hat und er hat uns hineingegeben in Christus und damit hat sich alles verändert. Und wir lesen so viele Teile der Bibel von der Sicht des alten Bundes her und dann verstehen wir eben unseren Gott nicht. Dann denken wir, er ist so und er ist so. Aber wenn wir mal verstehen, dass Gott verborgen war und gar nicht verstanden werden konnte, außer nachdem er ähnlich gekommen ist durch seinen Sohn Jesus Christus und sich uns geoffenbart hat, vorher konnten wir Gott nicht kennen. Und was tun wir heute? Schau, ich habe gestern erwähnt, Kolosser 1, Vers 15. Kolosser 1, Vers 15 sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott war unsichtbar, auch im Alten Testament. Er hat sich hier und da ein bisschen geoffenbart. Hier eine Wolke, hier hat ein Prophet gesprochen. Aber der wahre Gott, wurde erst sichtbar, als Jesus Christus auf diese Erde kam. Vorher war er unsichtbar. Darum spricht die Bibel ständig vom Geheimnis. Die Propheten haben hingedeutet, worauf? Auf Jesus. Alles hat hingedeutet auf eine einzige Person, Jesus Christus. Und wenn du das mal verstehst, dann findest du ihn fast auf jeder Seite des Buches. Im Garten Eden findest du schon das vollbrachte Werk Jesu Christi. Und wisst ihr, und wenn wir versuchen, Gott zu verstehen, außerhalb von Jesus Christus, dann wird Gott für uns immer ein verzerrter Gott sein. Wir werden nicht das Gottesbild haben, das wir haben, wenn wir ihn nur in Jesus Christus sehen. Und das ist etwas, wo wir immer wieder zurückkommen müssen. So viele Lügen haben sich festgesetzt in unserem Herzen, dass Gott der strafende Gott ist, Gott der urteilende Gott ist, Gott der richtende Gott ist, Gott der harte Gott ist. Und dafür haben wir hier alle Bibelstellen. Hör zu, die Bibel sagt alles, was du willst, dass sie sagst. Habt ihr das gewusst? Ich kann dir in der Bibel zeigen, dass Gott gar nicht existiert. Steht in der Bibel. Auf unserer Schule des prophetischen Übernatürlichen, da lehre ich so stark und betone das sehr, und das schockiert die Leute immer, wie wir eigentlich die Bibel so missverstanden haben, aus vielen verschiedenen Gründen. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Steht in der Bibel. Nimm mal diesen Satz aus dem Zusammenhang und sagt, es steht in der Bibel, es gibt keinen Gott. Steht wirklich in der Bibel. In der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Ein Satz aus dem Zusammenhang genommen sagt, es gibt keinen Gott. Aber der Tor sagt in seinem Herzen. Und so haben wir so viele andere Aussagen der Bibel aus ihrem Zusammenhang genommen und vor allem aus dem Zusammenhang des neuen Bundes genommen und dann sagen wir, hier steht's, hier steht's. Und dann stehen wir auf der einen Seite mit der Bibel, auf der anderen Seite mit dem Schwert und bringen einander um. Wir würden das ja heute nicht mehr machen, so wie es in den Kreuzzügen getan wurde, aber wir machen es dennoch. Nur das Schwert ist halt unsere Zunge. Die Bibel sagt. Und anstatt zu erkennen, dass wenn du am Ende deines Lebens nicht geliebt hast, hast du versagt. versagt. Du kannst machen, was du willst. Die Bibel sagt, dass die Liebe niemals vergeht. Und wenn du am Ende deines Lebens den größten Dienst der Welt aufgebaut hast, wenn ich am Ende 1000 Waisenhäuser gebaut habe in Brasilien, Kitzkam, mein Leben ausgeleert habe für alle anderen, wenn ich am Ende meines Lebens nicht geliebt habe, habe ich versagt. So einfach ist es. Paulus sagt es uns so klipp und klar. Du kannst deinen Körper hingeben. Du kannst Glauben haben, der Berge versetzt. Du kannst alle Erkenntnis haben, aber ohne Liebe bist du nichts. Und was haben wir gemacht? Wir wurden so dahin getrillt in unserem Gemeindeleben, dass wir laufen dem nach mit der größten Gabe. Wow, wenn der betet, werden die Kranken gesund. Wow, was der alles macht. Wow, wow, wow, wow. Hör zu, am Ende des Tages bleibt nichts über, außer die Liebe. Und wenn wir mal verstehen, dass die Liebe das Höchste ist, weil Gott auch Liebe ist. Das ist sein Charakter, das ist sein Wesen. Und was haben wir getan? Wir haben uns einander verletzt. Wir haben uns einander wehgetan. Wir haben uns einander gerichtet. Wir haben uns einander verurteilt mit Bibelversen, von denen wir überzeugt sind, dass wir sie verstanden haben. Darum sage ich den Leuten immer, ich sage das den Leuten im Mentoring, ich sage das den Leuten auf der Schule, auf unserer eigenen Schule, ich sage das den Schülern immer, jeder hat die absolute Freiheit, mir in die Augen zu schauen und sagen, Reinhard, das sehe ich nicht so. Ich ermutige die Leute immer wieder, vor allem unsere Schüler, studiert das nach, was ich lehre und kommt zu eurer eigenen Entscheidung in eurem Herzen mit der Bibel und mit dem Heiligen Geist. Wie viele von uns hätten ganz andere Dinge mit Gott erlebt, wenn wir nur schlau genug gewesen wären und so wie die Beröer gewesen wären, die edler waren. Warum? Weil der große Apostel Paulus kam. Ich denke, es gab nie einen größeren Apostel außer Jesus. Außer den Paulus. Was für ein Mann Gottes er doch war. Er hat von Jesus selbst das Evangelium offenbart bekommen. Und dieser große Paulus sagt, ihr, die ihr mir nicht glaubt, was ich predige, sondern nach Hause gehe, um nachzuforschen, ob das, was ich predige, tatsächlich wahr ist, ihr seid die Edleren. Und was hat Religion getan? Wehe, du stellst den, der da vorne steht, mit dem Mikrofon in Frage, dann bist du rebellisch. Stell dir vor. Und unser Herz wird verkorkst, unser Herz wird verhärtet, unser Herz wird immer mehr kaputt. Ich habe hunderte Leute getauft die letzten 2 Jahre. Ich habe aufgehört zu zählen. So viele Menschen haben sich bekehrt. So viele Menschen haben wir getauft. Also wirklich, ein paar hundert. Und wenn ich die Leute aus dem Wasser hole, dann schaue ich ihnen in die Augen und sage ihnen Folgendes. Folge niemand nach außer Jesus. Du wurdest nicht in eine Kirche hineingetauft, du wurdest nicht in eine Gemeinde hineingetauft, du wurdest nicht auf den Namen Reinhard getauft, du wurdest getauft auf wen? Auf den Namen Jesus. Geht hin und lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe, Matthäus 28, und taufet sie auf meinen Namen. Und ich sage den Leuten, ich schaue in die Augen, ich sage, ab sofort folgst du niemand nach, nur einer einzigen Person. Und diese Person heißt Jesus. Ihm folgst du nach. Und wisst ihr, und da wir ja gar nicht gelernt haben, Gott in Jesus Christus zu sehen, haben wir Gott auch nie verstanden. Und dann werden wir viele von uns in Wirklichkeit, ich weiß, das klingt etwas hart, aber ich sage es trotzdem sehr bewusst, viele von uns wären dann letztendlich wie der Saulus war, bevor er sich bekehrt hat. Der Saulus hatte die Gemeinde nicht verfolgt, weil er ein böser Mensch war. Er schreibt es, wir haben es gestern gelesen, in Philipper Kapitel 3. Er tat es aus Eifer heraus. Er glaubte wirklich, er tat Gott einen Gefallen. Er glaubte das. Und wie viele von uns auch als evangelikale Christen, wir verfolgen unsere Mitbrüder und wir glauben noch, wir tun Gott einen Gefallen. Wir müssen doch wachen über die Wahrheit. Darf ich dir etwas sagen? Die Wahrheit ist keine Lehre und keine Offenbarung. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Alles andere ist deine Erkenntnis und deine Erkenntnis ist Stückwerk, so wie meine auch Stückwerk ist. Und die Wahrheit ist eine Person und die Wahrheit ist stark genug, über sich selbst zu wachen. Über die brauchst du nicht wachen. Die Tatsache ist, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. 2001 hatte ich so ein Erlebnis mit Gott. Es war so herrlich, die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe meinen Selbstmord geplant. Wirklich die schönste Zeit meines Lebens. Mein Leben war am Tiefpunkt. Alles, was ich aufgebaut habe, wurde mir genommen. Alles zerbrach, alles war chaotisch. Ich fiel in tiefste Depression. Und der einzige Ausweg, den ich sah, ist, mir das Leben zu nehmen. Und in dieser Tiefe des Zerbruchs, wo ich ans Ende von meiner selbst kam und keine Hoffnung sah und keine Zukunft sah, an all diesem Ende habe ich eines gemerkt. Ich habe viele andere Dinge im Zentrum gehabt. Meinen Dienst, der Prophet, der Lehrer, der alles aufgebaut hat, aber nicht ihn. Und ich wusste gar nicht, wer ich war. Und so der Herr sagte, Reinhard, weißt du, wer ich bist? Da kannst du dich ganz locker antworten. Natürlich weiß ich, wer ich bin. Ich bin Reinhard, der anerkannteste Prophet Österreichs. Ich bin Reinhard, der Gemeinden gegründet hat. Ich bin Reinhard, der auf die Straße geht und die Kranken heilt. Natürlich weiß ich, wer ich bin. Bibelschule habe ich auch aufgemacht. Ja, Drogenarbeit habe ich auch gemacht. Ich weiß genau, wer ich bin. Ich mache alles, schau. Aber ich wusste nicht, wer ich war. Ich wusste nur, was ich tat, aber nicht, wer ich war. Und ich musste zu dem Punkt kommen, wo ich weiß, wer ich bin. In ihm. In ihm bin ich geliebt, in ihm bin ich auserwählt, in ihm bin ich angenommen, in ihm bin ich geehrt, in ihm bin ich top. Außerhalb von ihm bin ich flop. Und wisst ihr, und in dieser Zeit, dieser herrlichsten, schwierigsten Zeit meines Lebens, hat der Herr zu mir so gesprochen, klipp und klar. Und zwar vom 1. Korinther 13, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und von diesem Augenblick habe ich eine Überzeugung in meinem Herzen, die so tief ist, aber so tief ist. Nämlich, das, was ich erkannt habe, das habe ich erkannt und das predige ich auch mit Leidenschaft. Aber niemals, niemals würde ich das, was ich predige und lehre, verteidigen. Niemals. Darum, immer wieder kommen Leute, die sagen, Reinhard, hast du gesehen, was der sagt? Ich sage, nein. Schau dir doch mal diesen Videoclip an, was die sagen über dich. Ich sage, nein, warum soll ich es mir anschauen? Leute schicken mir Ausschnitte und sagen, Reinhard, du sollst dich verteidigen. Ich sage, verteidigen für was? Was soll ich verteidigen? Ja, Leute sagen, was du predigst, ist falsch. Dann lass dir das doch sagen. Ja, aber Reinhard, ja was? Meine Erkenntnis ist Stückwerk, dessen bin ich mir voll bewusst. Die Sachen, die lehre ich, weil ich sie so vom Wort erkannt habe. Ist es die Wahrheit? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Aber eins weiß ich, die Wahrheit ist Jesus und die halte ich fest, die lasse ich nicht los. Alle anderen Dinge sind eben unsere Erkenntnisse. Und wenn die Erkenntnis, die ich habe, dir geholfen hat, Jesus näher zu werden, ihn besser zu kennen, ihn mehr zu lieben, dann cool. Und wenn nicht, dann sage einfach, sehe ich nicht so, kann ich nicht so erkennen. Ich bin die letzte Person, die das, was ich lehre und das, was ich predige, verteidigen würde. Und ich werde dir sagen, warum. Weil es mir so klar geworden ist, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Es ist eben jetzt meine Erkenntnis. Darum kann ich nicht das nehmen, was ich erkannt habe und das Wort Gottes nehmen und mit anderen Hand das Schwert nehmen, meine Zunge, und dann meinen Mitbrüder anklagen. Und wie können wir das tun? Aber das haben wir getan. Und das tun wir auch bis heute noch. Oh, wie ich mir wünsche. Und wisst ihr, ich habe das gesehen. Ich habe vor mehr als 30 Jahren auf einer Hütte oben in Österreich im Fasten und Beten, habe ich die Gemeinde der letzten Tage gesehen. Ich habe sie gesehen. Und dieses Bild in meinem Herzen, es war eine offene Vision, die lasse ich nicht los. Es war eine offene Vision. Ich sah sie so, wie ich euch hier vor mir sitzen sehe. Seit 30 Jahren trage ich etwas in meinem Herzen, aber die natürliche Realität, die ich mit meinen natürlichen Augen sehe, ist was anderes. Geschwister streiten sich, Geschwister gehen auseinander, Gemeinde spalten. Eine der Gemeinden, in die wir sehr, sehr involviert sind in Amerika, die hat sich gespalten, weil zwei der Hauptleiter sich darüber gestritten haben, ob man im Gottesdienst Masken tragen soll oder nicht. Und eine Top-Gemeinde wurde in der Mitte auseinandergerissen. Und die eine Leiter geht weg, macht eine andere Gemeinde auf mit den Helfen, die keine Masken tragen wollen. Und die andere macht die Gemeinde weiter mit Leuten, die Masken tragen wollen. Und er rief mich in die Situation hinein und sagte, Reinhard, hilf uns, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Und ich habe gesagt, was soll ich da helfen? Weil jeder wollte, dass ich mich positioniere. Reinhard, beide Leiter haben mich kontaktiert. Und der eine, ein enger Freund von uns, wir wohnen in seinem Haus, wenn wir dort sind. Reinhard, hilf mir. Und ich habe gesagt, nein, ganz sicher nicht. Es ist doch so konträr von, wie Jesus uns gelehrt hat zu leben. Nimm doch diese Seite. Ich werde die Seite nehmen, die Jesus heißt. Ich bin auf seiner Seite. Aber wir Christen haben ja nicht mal gelernt zu lieben. Jesus hat 613 Gebote weggenommen. Ein einziges hat er uns dafür gegeben. Liebt einander. Das haben wir nicht geschafft, die letzten 1700 Jahre. Stell dir mal vor. Er hat es so simpel gemacht und das Simple schaffen wir nicht. Aber ich habe die Gemeinde gesehen, die Jesus baut, die kein Apostel baut, die kein Prophet baut, die kein Mensch baut. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwinden. Und das ist die Gemeinde, die auf Jesus gegründet ist und Jesus ist Liebe. Und wisst ihr, und wenn wir einfach zu dem Punkt immer wieder kommen können und immer wieder uns selbst sagen, im Grunde genommen, wenn wir Gott nicht wirklich kennen, dann werden wir auch einander nicht richtig erkennen. Hör zu, du wirst in deinem Leben erleben, so wie du Gott in deinem Herzen wirklich siehst. Denk mal, in Wirklichkeit hat Gott keine Lieblingskinder außer mich. Mich hat er. Also ich zu Hause in meinem Büro habe ich ein schönes Schild hängen. Jesus liebt alle, aber ich bin sein Liebling. Also ich hab's. Das hätte ich mir eigentlich, könnte ich mir auf diesen Abend tätowieren. Ha? Was meinst du? Okay, meine Frau sagt nein. Okay, mache ich nicht. Keine Sorge, alles okay. Aber stell dir vor, was wäre, wenn wir als Gemeinde Jesu Christi uns wahrhaftig zu dem Punkt bringen können, dass wir sagen, meine höchste Priorität ist, ihn wirklich zu kennen. Du wirst das von Gott erleben, was du in deinem Herzen wahrnimmst, wie er ist. Wow, das war eine gute Aussage, die muss vom Heiligen Geist gewesen sein. Sag das noch einmal. Du wirst das mit Gott erleben, was du in deinem Herzen wahrnimmst, wie er ist. Wenn du in deinem Herzen wahrnimmst, er ist der harte Gott, dann wirst du ihn als harten Gott erleben. Denn am Ende deines Tages ist dein Leben ja nicht ein Resultat von dem, was Gott tut, sondern ist dein Leben ein Resultat von dem, was dein Herz glaubt, dass Gott tut. Denk mal darüber nach. Jesus tat viele Wunder, aber in Nazareth konnte er keine Wunder tun, wegen dem falschen Glauben ihres Herzens. Und wenn du in deinem Herzen das falsche Bild von Gott hast, die falschen Dinge über Gott glaubst, dann wird dein Leben dementsprechend auch verlaufen. Wenn du in deinem Herzen überzeugt bist, dass er dich straft für die Kleinigkeit, dass er dich anklagt, dass er den Finger auf dich zeigt, das Erste, was geschehen wird, ist, du wirst ihn so erleben, das Zweite, was geschehen wird, du wirst andere so behandeln. Du behandelst andere Menschen immer so, wie du in deinem Herzen glaubst, dass Gott dich behandelt. Habt ihr das ergriffen? Du behandelst deinen Mitmenschen genau so, wie du glaubst, dass Gott dich behandelt. Wenn du glaubst, dass Gott dich urteilt, richtet, auf den Finger zeigt, ständig Fehler findest, dann wirst du ständig Fehler finden in den Leben deiner Mitgeschwister. Ständig. Wisst ihr, als ich den Herrn eines Tages gebeten habe, Herr, ich will jede Person so sehen, wie du sie siehst. Plötzlich waren alle hübsch, lieb, nett, freundlich, toll. Plötzlich waren alle Leute die liebsten Leute der Welt. Und ein Pastor von einem Netzwerk von vielen Gemeinden in Brasilien, vielen, vielen, vielen tausend Mitglieder. Wir saßen im Auto mit ihm und wir verbrachten die Zeit mit ihm und dann sagte er, Reinhard, gibt es irgendjemanden, den du nicht magst? Es ist egal, über welche Person ich rede, du sagst immer, wow, die sind genial, wow, die sind lieb, wow, die sind toll, wow, die sind... Weißt du, warum? Ich habe mir selbst die Frage gestellt, ja eigentlich, warum mag ich alle? Warum habe ich alle Leute so gern? Ich habe mir die Frage auch gestellt, wisst ihr warum? Weil Gott mich so gern hat, hat er auch dich so gern. Und wenn ich werde dich so sehen, wie ich glaube, dass er mich sieht. Und er sieht mich genial, also sieht er dich auch genial. Weil er sieht uns in Christus. Schau, sagt uns die Bibel nicht in 2. Korinther 5, Vers 16, darum erkennt, 2. Korinther 5, Vers 16, darum erkennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Auch Christus, den wir gekannt haben, kennen wir nicht nach dem Fleisch. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Neues ist geworden, Altes ist vergangen. Wenn Jesus dich anschaut, sieht er dich genial, er sieht dich neu, er sieht dich wunderbar, er sieht dich herrlich. Die Bibel sagt, wir sind vollkommen in Christus. Wenn Gott dich vollkommen sieht und ich ihn so sehe, wie er wirklich ist, werde ich dich auch so sehen, wie er dich sieht, nämlich vollkommen. Plötzlich wird das Gras grüner, werden die Leute hübscher, schmeckt das Essen besser, ist der Urlaub schöner. Plötzlich wachst du auf und die Leute, die dir auf den Keks gegangen sind bis jetzt, die sind die nettesten Leute geworden. Und du denkst dir, wie konnten die sich so verändern in so kurzer Zeit? Und du merkst dir gar nicht, dass in Wirklichkeit dein Herz das wieder gespiegelt hat. Wisst ihr, auf unserer Schule, da lehre ich den Leuten immer wieder, jede Reaktion, die du hast gegenüber irgendeiner Person oder gegenüber irgendeiner Situation, ist ein direkter Spiegel, in den du hineinschaust und wo du dein eigenes Herz siehst. Und was haben wir getan? Wir sind Weltmeister, in Spiegel zu schmettern. Wenn der mich nicht so behandelt hätte. Du hast zu ihm in den Spiegel geschaut. Ah, der nervt mich. Hast du ihm in den Spiegel geschaut. Und wenn wir nur erkennen könnten, dass jede Reaktion ist nichts anderes als ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, wo wir unseren eigenen Herzenszustand sehen. Wenn wir das verstehen würden, dann wären wir hoffentlich clever genug, dass wir ständig in den Spiegel schauen, ihn nicht zerschmettern und sagen, ups, da muss ich was in meinem Herzen ändern. Aber weil wir Gott nicht so wahrgenommen haben, wie er ist, können wir uns selbst nicht so wahrnehmen, wie wir sind. Ach, Rainer, du kennst mich ja nicht. Hör zu, ich kenne dich schon. Ich kenne jeden von euch ganz genau. Ihr wisst ja gar nicht, was Propheten alles wissen. Da gibt es Leute, die haben Angst, mir in die Augen zu schauen. Ist absurd, oder? Der Bischof schaut mir gerne in die Augen. Sie ist jetzt auch nicht so ganz sicher. Aber wirklich, wisst ihr, da gibt es Leute, wenn ich dann sie, ich schaue Leute so gerne in die Augen, weil durch das Auge schaust du ja tief hinein, in das Innerste des Menschen. Und wenn ich den Leuten in die Augen schaue, dann sage, was liest er jetzt schon wieder? Hör zu, wenn du verstanden hast, wie Gott ist und auch verstanden hast, wie er dich sieht und wie er dich liebt, dann wirst du alle anderen Menschen auch genauso sehen, nämlich als neue Schöpfungen, vollkommen geliebt, Objekte seiner Liebe, geschaffen in seinem Ebenbild, zu seiner Herrlichkeit. Und darum, der Schlüssel ist nicht einfach, bessere Christen zu werden. Ja, es ist dir wichtig, dass wir gute Christen sind, das sage ich ja nicht. Aber der Schlüssel in Wirklichkeit ist nicht, bessere Christen zu werden, der Schlüssel ist, ihn besser zu kennen. Und je besser du ihn kennenlernst, je mehr du verstanden hast, was für einen genialen Gott wir eigentlich haben. Und wir haben dieses Vorrecht, mit diesem genialen Schöpfer des Universums zusammenzuarbeiten, um der Welt zu zeigen, wie genial er ist. Wenn wir das ergriffen haben, dann wird das Predigen des Evangeliums auch zum Spaß. Wir waren soeben in der Schweiz und dort waren wir im Hause bei einer außergewöhnlichen Person, die heißt Zita. Diese Person, die, es war so eine göttliche Verknüpfung, wisst ihr, ich habe dem Herrn versprochen, ich bin ja auch aufgewachsen im Haus eines Pastors und ich hab gesehen, was sich hier alles abspielt und ich habe dem Herrn versprochen, ich werde niemals in meinem Leben irgendeiner Beziehung hinterherlaufen. Niemals. Niemals. ich hatte Gelegenheiten, mich mit den größten Namen der christlichen Welt persönlich zu treffen. Und ich wurde eingeladen, einen Tag mit Benny Hinn zu verbringen, einfach einen Tag mit ihm abzuhängen. Ich habe gesagt, danke. Ich wurde eingeladen, vor Jahrzehnten in Hillsong dort zu predigen auf der Konferenz. Ich habe gesagt, danke, brauche ich alles nicht. Ich habe mich ganz klar dem Herrn verschrieben, dass dort, wo er göttliche Verbindungen schafft, die werde ich ehren. Und dort, wo er sie nicht schafft, will ich sie auch nicht haben. Das ist ganz eine simple Sache. Sehr einfach, macht das Leben auch viel einfacher. Und wisst ihr, und da haben wir dann so dieses falsches Verständnis, dass wenn wir es nur schaffen würden, mit den richtigen Personen in Verbindung zu stehen, dann könnten wir das alles haben. Die Tatsache ist ganz simpel, weil wir so ein verzerrtes Bild haben von Gott, glauben wir, dass wir von Menschen das bekommen können, was wir in Wirklichkeit nur von ihm bekommen haben durch Jesus Christus. Und das ist ein ständiges Jagen bis an das Ende unseres Lebens. Und die Zita, das war schon eine göttliche Verbindung. Das war, ich sah sie in Polen. Ich wusste gar nicht, wer diese Frau war. Ich predigte in Polen, es war in einem Zelt, weil es war während der Pandemie nicht anders erlaubt. Es war kalt. Die Heizungen funktionierten nicht. Es war zur kalten Jahreszeit. Und alle saßen mit Jacke drinnen und mit Handschuhe und eingehüllt. Und es war während der Zeit des Lobpreises und plötzlich lenkte der Heilige Geist meine Aufmerksamkeit an die linke hintere Ecke. Und da sah ich eine Frau auf ihre Knien, völlig Jesus hingegeben. Und der Heilige Geist sagte zu mir, da geh hin zu ihr, geh dorthin. Und ich ging und ich wartete, bis sie dann herauskam aus ihrer Phase der Hingabe zu Jesus und Anbetung und ich umarmte sie. Ich sagte, hey, ich bin Reinhard, ich bin Zita. Sie ist heute Gründungsmitglied von Brazilian Kids Care in der Schweiz. Wir sind, wenn wir in der Schweiz sind, immer bei ihr. Und die Zita hat sich eine ganz schmerzhafte Tätowierung machen lassen. Hier auf die Handfläche. Jesus loves you. Jesus liebt dich. Und wie viele Menschen diese Frau für Jesus erreicht hat, ist unbeschreiblich. Wisst ihr warum? Weil sie erkannt hat, wie genial er doch ist. Wie gut er doch ist, wie herrlich er doch ist, wie wunderbar er doch ist. Und darum, anstatt dass wir versuchen, noch eine Technik, noch ein neues irgendwas, was weiß ich, ein neues Muster für ein Wunder zu erlangen, müssen wir ständig auf diesem Weg sein, ich muss ihn kennen, so wie er wirklich ist. Denn erstens behandelst du die Leute ganz anders, zweitens siehst du dich ganz anders, drittens erlebst du Dinge ganz anders mit Gott, wenn du wirklich verstanden hast, wie er ist. Und dann beschuldigen wir Gott, beschuldigen wir den Teufel, beschuldigen wir unsere Mitmenschen, beschuldigen wir unsere Mitgeschwister, dass wir das nicht erleben, was andere erleben. Aber du erlebst das, was du in deinem Herzen erfasst hast. Glaube ist die Überzeugung, das Sichersein von Dingen, die man nicht sieht. Du brauchst, wenn du wirklich zu dieser Überzeugung gekommen bist, wer Gott ist und was er getan hat, brauchst du mit den natürlichen Augen nichts mehr sehen. Das beeindruckt dich gar nicht mehr. Ob du Resultate siehst oder nicht siehst, das kann dich nicht mehr erschüttern, wenn du ihn gesehen hast mit den Augen deines Herzens. Und wisst ihr, Gott hat uns ja schon im Alten Testament gezeigt, wie genial und wie gut er ist. Das hatte er nicht. Natürlich hat er sich durch Jesus Christus geoffenbart. Aber weil wir eben die ganze Bibel gelesen haben mit der falschen Brille, finden wir immer einen Gott, der eigenartig ist, der strafend ist, der was nicht will, der uns was enthalten will. Und das war ja schon der Trick von Adam und Eva. Oder der Trick vom Teufel an Adam und Eva. Sollte Gott nicht gesagt haben, wenn ihr esst, dann werdet ihr sterben. Ist schon interessant. Der Teufel hat völlig ignoriert, was Gott zuerst gesagt hat. In 1. Mose 2, Vers 16 gab Gott ein Gebot. Ich liebe dieses Wort, ich habe es mir angeschaut im Hebräischen. Gott gab ihnen tatsächlich ein Gebot. Wenn du die meisten Christen fragst, was hat Gott im Garten Eden den Menschen geboten, bevor er gesündigt haben, dann werden sie sagen, er hat ihnen geboten, von dem Baum darfst du nicht essen. Das hat uns die Religiosität so, die Religion hat uns das so vermittelt. Doch, Gott hat geboten, du darfst nicht essen. Aber meine lieben Freunde, das ist verzerrt, das stimmt gar nicht. Denn bevor Gott gesagt hat, greift den Baum nicht an, hat Gott ihnen ein Gebot gegeben, nicht eine Idee gegeben. Er hatte nicht gesagt, hey, das wäre toll. Die Bibel sagt klipp und klar in 1. Mose 2, Vers 16, und Gott, der Herr, gebot ihnen, von jedem Baum des Gartens sollst du essen. Freizügig, großzügig essen. Bevor Gott gesagt hat, greif den Baum nicht an, hat er gesagt, zuerst gebiete ich dir mal was, genieß mich. Genieß alles, was ich getan habe, alles, was ich gemacht habe. Schau mal, hat Gott den Menschen geboten zu arbeiten? Das hat er, ja. Gott hat den Menschen klipp und klar geboten, du sollst den Garten bewirtschaften, du sollst den Tieren die Name geben. Aber was haben wir getan? Wir haben Folgendes gemacht. Selbst im Garten Eden hat Gott schon gesagt, du sollst arbeiten. Also, wir müssen arbeiten. Unser Leben ist Arbeiten. Denn durch Arbeiten verdienen wir dann Geld. Die Art und Weise, wie Gott uns versorgt, ist durchs Arbeiten. Aber das stimmt ja gar nicht. Warum hat Gott den Menschen am sechsten Tag geschaffen und nicht am vierten? Warum hat er ihn am sechsten Tag geschaffen? Gott hat zuerst alles fix und fertig gemacht, alles perfekt geschaffen. All die Versorgung Gottes war bereits da. Und als der Mensch aufwachte, war der sechste Tag dann zu Ende. Und dann sagte Gott, okay, jetzt ist der erste Tag. Du beginnst dein Leben mit Ruhen und nicht mit Arbeiten. Bereits hier siehst du den neuen Bund. Bereits hier siehst du, dass das wahre Leben, das Gott für seine Kinder hat, ist ein Leben in der Ruhe. Und nach dem Ruhen arbeitest du. Was tun wir? Wir arbeiten, arbeiten, arbeiten, bis wir urlaubsreif sind. Und dann gehen wir eh nicht in den Urlaub und kommen mehr gestresst zu Hause, weil wir das Geld ausgegeben hatten, das wir eigentlich gar nicht hätten ausgeben sollen. Und jetzt kommen wir nach Hause, jetzt arbeiten wir wieder härter, damit wir die Schulden vom Urlaub abzahlen können. Und im Urlaub können wir gar nicht abschalten. Weil wenn du nicht gelernt hast, in der Ruhe zu leben, schaltest du auch im Urlaub nicht ab. Denn du nimmst ja den Stress mit in deinem Herzen. Wenn in deinem Herzen keine Ruhe ist, ist der Urlaub in Wirklichkeit nicht das, was der Urlaub sein sollte. Gestern hat mich jemand gefragt, aber Reinhard, wenn Jesus genug ist, wenn er alles hat, wenn er alles ist, was ich brauche, heißt das, ich darf keinen Urlaub mehr machen? Nein, das heißt, du brauchst keinen Urlaub mehr, aber machen darfst du so viel du willst. Stell dir vor, ein Leben, wo du keinen Urlaub mehr brauchst, um dich zu erholen, weil du in der Ruhe Gottes lebst, aber trotzdem Urlaub machst, einfach um ihn zu genießen. Plötzlich wäre der Urlaub ja viel schöner. Ich habe zu Debbie gesagt, es wäre so ein Traum von mir, ein Jahr lang mit dir auf einer einsamen Insel zu sein, ohne Internet und Connection mit irgendjemand. Das wäre ein Traum. Debbie sagt, machen wir es, machen wir es. Debbie träumt mit. Wo zwei auf Erden eins sind, sagt die Bibel. Yeah. Debbie stimmt mit mir überein. Aber wisst ihr, einfach, weil sie mein bester Freund ist. Aber nicht, weil ich ein Jahr brauche, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und das ist das Geheimnis, das so viele nicht verstehen. Wir glauben, wir müssen hart arbeiten für unseren Gott. Durch die harte Arbeit kommt die Versorgung. Mir wird mehr und mehr klar, dass es kaum einen Christen auf dieser Welt gibt, den ich persönlich kenne, der wirklich glaubt, dass Gott sein Versorger ist. Ich kann reden, mit wem ich will. Sie sagen alle, ja, ich weiß, er ist mein Versorger. Nichts glauben sie. Gar nichts. Sie machen sich Kopf zu prägen, um die Energiekrise nach Europa kommt. Um Himmels Willen, der Russ soll Gas abdrehen oder aufdrehen oder umleiten, wem kümmert das denn? Glaubt ihr nicht, dass ein Gott, der im alten Bund Vögel schickt, um deine Lier Essen zu geben, kann deine Wohnung heizen ohne Gas? Denk mal, wir sagen immer, wir vertrauen, aber unser Leben zeigt, dass wir in Wirklichkeit nicht vertrauen, dass er uns versorgt. Ich garantiere euch, ihr könnt einen kleinen Test machen. Einen simplen Test. Wenn du wissen würdest, dass Jesus Christus heute um 12 Uhr zurückkommt, würdest du mit deinen Finanzen gleich umgehen, wie du zurzeit umgehst? Wenn du sagst, nein, dann vertraust du ihm gar nicht. Dann lebst du, als ob er nicht zurückkommen würde. Zweite Frage. Wenn du wissen würdest, dass Elon Musk dir seine Kreditkarte als reichster Mann der Welt zur Verfügung stellt und sagt, du kannst alles kaufen damit, was du willst, aber du darfst nichts für morgen kaufen. Würdest du etwas für morgen kaufen oder würdest du dir etwas für morgen auf die Seite legen? Dann wäre sie weg. Gib uns unser tägliches Brot heute. Manna war frisch jeden Tag. Aber wir glauben nicht, dass morgen frisches Manna kommt. Darum legen wir das Manna in den Kühlschrank und in die Speisekammer und in das Investment und auf die Seite. Und so viele Dinge, die wir Weisheit nennen, sind in Wirklichkeit verdeckter Unglaube. Und kaum jemand hat ein simples, kindliches Vertrauen, dass der gute Gott sich auch tatsächlich kümmert um sein geliebtes Kind. Es ist so. Sorry, dass ich so sage, aber es ist so. Bei mir war es ja auch so. Ganz am Anfang, als wir die Waisenhäuser-Arbeit begonnen haben, da habe ich leider Gottes mein Herz aufgemacht für die Aussage eines sehr, sehr guten Freundes und eines Pastors, der sehr viele Gemeinden betreut hat. Und er sagte zu mir, Reinhard, du bist wirklich verrückt. Gut, das wusste ich ohnehin schon, dass ich in den Augen von vielen Menschen verrückt bin. Das war für mich schön, weil Paulus hat das gesagt, wir sind ja Narren um Christi willen. Aber dann hat er Folgendes zu mir gesagt, Reinhard, du redest von 100 Waisenhäuser bauen. Hast du mal nachgerechnet, wie viel du brauchen wirst, Monat für Monat, um 100 Waisenhäuser zu erhalten? Und das war Millionen von Euros. Und ich rechne nicht nach, weil ich habe gelernt, die Mathematik Gottes ist ganz anders wie die menschliche Mathematik. Unsere Mathematik ist 2 plus 2 ist 4. Gottes Mathematik ist 2 minus 2 ist 10. Gib und dir wird gegeben werden. Ein volles Maß, vollgerüttelt, vollgeschüttelt, überlaufend. Also Gottes Mathematik ist, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Unsere Mathematik ist, je mehr du sammelst, desto mehr hast du. Und darum, ich rechne nicht, ich mag nicht. Wenn Gott sagt, mach das, dann mache ich es. Brauche ich kein Geld haben, brauche ich nichts haben. Aber dieser Mann, der versuchte, mich zum Nachrechnen zu bringen, zu bewegen, sagte, Reinhard, hast du schon mal nachgerechnet? Und er rechnet mir das vor, wie viel Geld wir jeden Monat brauchen, um die Kinder zu versorgen. Und dann plötzlich begann ich auf diesen Mann zu hören, wie absurd. Ich machte mein Herz auf für dieses Theater. Und ich begann nachzugrübeln und ich begann zu rechnen. Und plötzlich ergriff Angst mein Herz. Und ich saß in meinem Stuhl und plötzlich hatte ich Angst. Um Gottes Willen, wie werden wir? Wir haben heute beinahe 100 Angestellte, Vollzeitangestellte. Und Brasilien-Kitzke wächst ständig. Und plötzlich sah ich all das von mir und dachte, um Himmels Willen, wo kommt das Geld her? Ich habe mich doch verpflichtet, nie Spendenaufruf zu machen, nie in meinem Leben. Und wo? Und ich merkte, ich hatte diese Angst im Herzen. Und der Herr sagte zu mir, ich soll mich mit dem Psalm 68 befassen. Und im Psalm 48, im 10. Vers, da sagt es der Herr so wunderbar, dass er für die Elenden sorgt aus seiner Güte. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, ich versorge die armen Kinder ja niemals, weil die Kinder arm sind. Ich versorge sie ja, weil ich gut bin. Und ich werde immer gut sein, egal wie viele Waisenhäuser du hast. Also hör auf, dir Sorgen zu machen. Und denk mal, ich sagte was, ich bin aufgestanden von meinem Stuhl und ich habe gesagt, es ist egal, wenn wir Millionen brauchen, jeden Monat oder jeden Tag, es wird immer da sein. Und so ist es auch. Und wisst ihr, als ich erkannt habe, dass der Herr ja nicht versorgt, weil es Not gibt, sondern der Herr versorgt, weil er gut ist, da war aller Druck meines Lebens weg und dieser Glaube in meinem Herzen explodierte regelrecht. Und Debbie stresst sich manchmal ein bisschen, stressen tut sie sich ja nicht. Aber manchmal rügt sie mich etwas, dass vielleicht brauche ich das auch. Ganz liebevoll macht sie das, sehr, sehr nett. Jetzt sagt sie, was kommt denn jetzt? Manchmal sagt die Debbie, Reinhard, du musst unsere Mitarbeiter in Brasilien, Kids Care, du musst sie auch dahin zu bringen, im Glauben zu leben. Alle verlassen sich nur auf deinen Glauben. Die sagen, hey, wir brauchen 100.000, wir bauen ein neues Projekt. Und du sagst, okay, und schickst es ihnen. Du musst sie selbst erziehen, dass sie selbst Gott vertrauen. Und weißt du, denk mal, Wenn wir auf Gottes Versorgung vertrauen, weil wir die Versorgung brauchen, wird in deinem Herzen kein kindliches Vertrauen für seine Versorgung sein. Wird es nicht geben. Du wirst dich ständig abplagen, abquälen, du wirst dich ständig dahin martern selbst. Okay, ich muss vertrauen, er ist mein Versorger, er ist mein Versorger. Wie viel hat diese Glaubensbewegung Gutes getan und wie viel hat sie kaputt gemacht? Und ich war einer der wahrscheinlich ganz, ganz wenigen, die wirklich immer alles getan haben, um ein wahres, radikales Glaubensleben zu leben, die diesen Glaubensprediger auch widerstanden waren in den 80er Jahren. Weißt du, ich habe immer schon gesagt, es ist biblisch nicht korrekt, dass wir den Leuten eintrichtern, der Glauben kommt aus dem Hören, Hören des Wortes Gottes, der Glauben kommt aus dem Hören, Hören des Wortes Gottes. Sag einfach, in seinen Wunden bin ich geheilt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Sag's einfach und dann wirst du auch glauben. Ich habe immer gesagt, das stimmt nicht, das ist nicht biblisch, das ist aus dem Zusammenhang genommen und das funktioniert auch nicht. Und wie viele von euch, die hier sitzen und mir zuschauen live, haben ganz genau das erlebt? Ich habe es immer wieder gesagt. Aber am Ende ist es nicht funktioniert. Warum? Warum? Warum? Weißt du warum? Weil dein Herz nichts ergriffen hat von Gott. Und wir wurden Weltmeister in rationale, kopflastige Christen zu werden. Weltmeister. Und da gibt es ein paar wenige Ausnahmen, so wie die Katja hier. Die sagt, mein Herz hat es nicht ergriffen. Und dann kommen die anderen und sagen, aber du musst einfach glauben. Ich gebe dir Applaus für deine authentische Lebensweise, meine liebe Katja. Darum mag ich dich ja auch so gern. Weißt du, stell dir mal vor, wir wurden dahin gedrillt, einfach Bibelverse zu nehmen und runterzurattern und haben den, der die Bibel geschrien hat, nie erkannt. Den kennen wir gar nicht. Anstatt zu verstehen, dass er hat mir die Bibel gegeben als Liebesbrief, damit ich ihn, meinen geliebten Vater, endlich erleben kann, kennen kann und im Herzen erleben kann. Und wie sollst du die Versorgung Gottes erleben, wenn du deinem Herzen keine Überzeugung hast, er ist ein guter Vater, der immer will, dass es dir gut geht. Und erst wenn du das ergriffen hast in deinem Herzen, dann wird die Versorgung der ganz normale Nebeneffekt deines Lebens sein. Gott schuf alles, machte alles perfekt. Er gab die vollkommene Versorgung für Adam und Eva. Wisst ihr, in Wirklichkeit, ich habe mir so oft über das Gedanken gemacht. Gott hätte ja einfach 10 Obstbäume machen können. Die Zwetschge oder die Pflaume, wie ihr sagt. Die Pflaume, ein paar Mangos, Maracuja, die neue Beere, die es hier gibt. Wie heißt die nochmal? Aranda. Ja, diese Beere, wo alles drin ist. Gott hätte doch 10 Obstbäume machen können, wo alle Nährstoffe enthalten sind und hat gesagt, okay, Adam, Eva, diese 10, die gehören euch. Wenn du ein bisschen studierst, dann gibt es tausende Arten von Obstbäumen auf dieser Welt. Mehrere tausend gibt es. Da gibt es Fruchtsorten, von denen ihr keine Ahnung habt, die könnte ich euch sagen. Die sind bei uns zu Hause, wachsen in meinem Garten sogar. Und was hat Gott gemacht? Gott hat den Überfluss zuerst geschaffen. Gott macht einen Garten, wo viel mehr ist, als sie bräuchten. Aber Rainer, das ist doch Verschwendung. Nein, das ist Gott. Hör zu, mein lieber Freund. Haggai Kapitel 2, Vers 8 sagt Folgendes. Das Silber und das Gold ist mein, sagt der Herr. Wenn das Silber und das Gold ihm gehört und ich sein geliebtes Kind bin, wie kann ich noch Mangel erleiden? Sag mir mal was. Und jetzt sage ich dir noch was. Egal, wie viel du ausgibst, er wird nicht ärmer. Ah, Reinhard, ich kann mir doch einen teuren Urlaub nicht leisten. Du kannst dir den teuren Urlaub nicht leisten, weil dein Herz das Falsche glaubt. Reinhard, ja? Du kannst dir das nicht leisten, weil dein Herz das Falsche glaubt. Wir haben uns entschieden, dass keines unserer Waisenhäuser ein simples Waisenhaus sein wird, sondern alle sind wunderschöne Häuser, wo die Kinder reinkommen und wissen, hier bin ich geliebt. Warum? Weil das repräsentiert meinen Gott. Und wir haben diese verkorkste Theologie. Ah, der predigt das Wohlstandsevangelium. Hört zu, ich schocke euch jetzt mal so richtig, das habe ich heute ja noch gar nicht getan. Wir sind an der Zeit, es ist schon 11.03 Uhr. Es wird Zeit mal für einen kleinen Schock. Im Jahre 2014, da starb meine geliebte Schwiegermutter. Sie ging zu Jesus. Und in Amerika ist es ja nicht so. In Brasilien zum Beispiel, du stirbst heute, du wirst heute ist das Begräbnis. Am selben Tag. Aber in Amerika kann das ja oft sehr lange dauern, oft sogar bis zu 10 Tagen und mehr. Und wir warteten dann auf das Begräbnis meiner Schwiegermutter und wir waren bei ihrem Haus. Und da sie ja schon eine Zeit im Krankenhaus war, haben Debbie und ich in ihrem Schlafzimmer gewohnt. Das war eben das Schlafzimmer, das wir hatten. Gästezimmer war da keins, unsere Jungs waren da drinnen. Und wir schliefen im Bett meiner Schwiegermutter und am Tag des Begräbnisses weckte Gott mich auf. Aber so, weißt du, manchmal weckte dich auf und manchmal weckte dich auf. Wisst ihr, was ich meine? Ja, einige von euch wissen es, die anderen nicht. Okay, möget ihr es auch erleben. Manchmal weckt er dich auf, weil er will einfach ein bisschen abhängen mit dir. So ein bisschen, hey Reinhard, ich habe dich vermisst, du schlafst schon 4 Stunden, was machst du noch im Bett? Komm, hängen wir doch ein bisschen ab, ich bin so gern mit dir. So weckt er dich manchmal auf. Aber manchmal weckt er dich auf. Da sagt er, ich brauche jetzt eine ganze Aufmerksamkeit. Und an diesem Morgen war es auch wieder so ein Erlebnis. Ist es irgendwie möglich von irgendeinem der Ordner oder den Leuten mit den Schildern, dass ich was zu trinken kriege? Bier, Whisky, Wodka, Wasser, Saft, was auch immer. Aber ich bin so durstig, meine Kehle ist mir trocken und da habe ich nichts zu trinken. Vielleicht doch nicht Bier, Whisky, Wodka, denn ich habe heute noch nichts gegessen. Lieber Wasser. Danke, aber die Lauf, ist es frisch? Auch wenn sie nicht frisch wäre, hätte ich sie getrunken. Ich hatte doch keine Angst vor Viren. Den Covid hatte ich schon. Debbie war so sauer auf mich vor 2 Wochen. Ich hatte ja den Covid als ganz einer der ersten am Anfang von gleich im 2020. Das wisst ihr, ich hätte hierher kommen sollen und die haben mich mir eingesperrt. Mit auf mich gezielter Pistole haben sie mich festgenommen und haben mich eingesperrt, weil ich war Covid-infiziert. Und jetzt wollte ich mal sehen, wie die Antikörper ausschauen und ich machte einen Test, wenn ich einen Bluttest. 2 Jahre danach habe ich Antikörper, die sind so hoch, dass sie gar nicht kaum hineinpassen in diese Skala. Und Debbie hatte keine. Sie sagt, ich habe erst vor einem Monat Covid, ich habe keine Antikörper mehr, du hast zu viel. Ich bin 15 Mal geimpft. Mit Blutimpfung, Blut Jesu Christi. Also ich bin sehr dankbar dafür. Auf jeden Fall. Wo waren wir denn, meine liebe Debbie? Ah ja, das habe ich schon lange ignoriert. Bitte? Nein, trinken. Ah, trinken. Danke. Wisst ihr, als der Herr mich berufen hat zum Dienst, da war ich 8 Jahre alt, da habe ich zu ihm gesagt, okay, Herr, erstens, ich predige nicht, was ich nicht selbst lebe. Wenn du mir eine Offenbarung gibst, zuerst probiere ich sie aus. Wenn sie funktioniert, dann predige ich sie den anderen. Wenn sie nicht funktioniert, muss ich sie so lange ausprobieren, bis sie funktioniert. Dann predige ich sie den anderen. Und das Zweite, was ich ihm gesagt habe, dass ich nicht 2 Reinhards sein will. Der auf der Bühne und dann der andere runter von der Bühne. Also ich bin einfach der, ich bin. Und er mag mich so. Und wenn er manche Sachen nicht mag, sagt es mir und dann ändere ich das. Auf jeden Fall, er weckte mich auf. Und dann hatte ich 56 Minuten, wo ich Gott hörte. Auf eine Art und Weise, wie ich selten in meinem jahrzehntelangen Christenleben solche Erfahrungen mit Gott hatte. Also an diesem Morgen, da sprach er zu mir, die Stimme donnerte in meinem Herzen. Und ich habe gesagt, 3-mal habe ich ihn unterbrochen. Habe gesagt, Herr, gib mir ein bisschen Zeit, ich muss es alles niederschreiben. Er hat gesagt, keine Sorge, es wird alles, ich schreibe alle diese Dinge in dein Herz, du wirst sie nicht vergessen. Und er hat mir Dinge gesagt über die Zukunft, Namen gesagt, Gemeinden gesagt, Pastoren gesagt, gesagt, was geschehen wird. Große Namen, einen davon habe ich dann eine E-Mail geschrieben, das war der Mike Beckel. Der hat dann auch bestätigt, dass genau das auch wirklich von Gott war, der das zu diesem Augenblick brauchte. Und in diesen 56 Minuten sagte er mir etwas, das viele Menschen schockiert, aber für mich sehr wichtig war. Da sagte er, Reinhard, ich möchte, dass jedes einzelne meiner Kinder Millionär ist. 3 sagen Amen, die anderen staunen und die anderen sagen, um Gottes Willen, Wohlstandsevangelium. Denk dran, deine Reaktion ist immer ein Spiegel deines eigenen Herzens. Hat nichts mit dem zu tun, was ich sage. Er sagte, Reinhard, ich möchte, dass alle meiner Kinder Millionäre sind. Aber er blieb nicht stehen. Er sagte weiter, denn ich liebe es, wenn meine Kinder gesegnet sind. Und dann sagte er weiter, Und ich möchte nicht, dass das Predigen meines Evangeliums je gestoppt wird aus Mangel an Finanzen. Und dann sagte er weiter. Er sagte, ganz wenige meiner Kinder haben gelernt, im Reichtum des Himmels zu leben. Die meisten leben vom Reichtum der Erde. Und er sagt, ganz wenige meiner Kinder haben gelernt, im Glauben das zu ergreifen, was ihnen gehört im Himmel. Nämlich, er sprach von materiellem Reichtum. Und dann sagt er etwas, das mein Herz wirklich tief traf. Er sagt, und die meisten von denen, die gelernt haben, den Reichtum des Himmels auf diese Erde zu bringen, haben ihr Herz der Liebe zum Geld verloren. Und das macht mich so traurig. Und ich habe gesagt, okay, Herr, ich werde derjenige sein, der Millionär ist und niemals sein Herz verlieren wird an der Liebe zum Geld. Niemals. Niemals. Immer wieder haben Leute versucht, über die Jahre hinweg meine Einstellung zum Geld zu ändern. Niemand hat es geschafft. Zwei ganz große Persönlichkeiten in Brasilien, die redeten mit mir und ich habe gesagt, nein. Und die eine sagte zum anderen, Pastor so und so, was sollen wir mit Reinhard tun? Und er sagte, mach dir keine Sorgen, 3 Jahre geht er mit uns und dann habe ich ihn rumgekriegt. Und ich schaute ihn in die Augen. Das war ein Mann, vor dem Hunderttausende Respekt hatten. Ich schaute ihm in die Augen und ich sage, niemals. Das, was Jesus mir beigebracht hat, nimmt mir kein Mensch. Und wisst ihr, wenn du mal verstehst, dass wenn es dir gut geht, weil Gott dein Versorger ist, nicht weil du dich dafür abarbeitest, dass es dir gut geht, dann wird Gott nie weniger haben. Der Besitzer aller Diamantenminen der Welt, der Besitzer der herrlichen Berge in der Schweiz und in Österreich, der Besitzer des wunderbaren Meeres, wo immer es auch sein mag, auf den Maldiven, der Schöpfer aller dieser Dinge ist der, der dein Papa ist. Und wenn dein Papa der Besitzer allem ist, warum sollst du nicht alles haben, was du brauchst, um das Leben zu genießen, ohne dein Herz daran zu hängen? Aber weil wir Gott ja gar nicht kennen, in seiner Güte, weil er gut ist, versorgt er die Elenden und die Armen. Stell dir vor, im Johannes Kapitel 6, da hat Jesus Brot und Fische vermehrt. Wie hat er es getan? Er dankte Gott und es war genügend. Und wisst ihr, was so genial ist im Johannes Kapitel 6? Das sagt die Bibel klipp und klar. Und in jeder nahm so viel er wollte. Wie viel hat Jesus jedem gegeben, Brot und Fische? Verschwenden. Nicht verschwenden. Wie viel brauchst du? Ah, du bist schon übergewichtig, halbes Brot, ein Fisch. Ah, du bist zu dünn, 2 Brote, 2 Fische, du brauchst ein bisschen mehr. Die Bibel sagt klipp und klar, jeder so viel er wollte. Was heißt das? Da gab es Leute dabei mit verkrumpften Herzen, die nahmen nur wenig, weil sie sich nicht würdig fühlten, mehr zu haben. Wenn ich dort gesessen wäre, ich hätte mir die 12 Körbe geschnappt, ich hätte sie voll gefüllt und hätte sie nach Hause genommen, um an die anderen zu verteilen und selbst eine Party zu machen in meinem Haus. Und wir glauben oft, wir haben so viel, wie Gott uns gibt. In Wirklichkeit haben wir gar nicht verstanden, dass er uns alles gegeben hat durch seinen geliebten Jesus Christus und wir haben so viel, wie unser Herz glaubt. Denk dir mal. Wir haben so viel, wie unser Herz glaubt, wie gut und wie genial Gott ist. Und als er mir das gezeigt hat vom Wort Gottes her, dass er in seiner Güte die Elenden versorgt, nicht weil sie arm sind. Meine lieben Freunde, wir müssen aufhören mit einer Mentalität, mit einem Denken, wo wir immer Problem denken. Gott, ich habe ein Problem, löse es. Gott, ich bin krank, heil mich. Gott, ich habe Not, versorg mich. Gott, ich brauche Mitarbeiter, ich suche welche. Ich brachte Matthias mit uns von der Schweiz nach Nürnberg. Matthias ist der Mann, der unseren Dienst hier in Deutschland leitet. Victor leitet alles, was mit Büchern und Russland zu tun hat. Und Matthias leitet die anderen Sachen. Und Matthias sagte zu mir, Reinhard, ich will von dir hören. Wenn wir mehr Mitarbeiter brauchen, was sollen wir tun? Wie sollen wir die rekrutieren? Ich habe gesagt, gar nicht. Ich habe gesagt, gar nichts. Ich habe dich nicht rekrutiert, ich habe Peter nicht rekrutiert, ich habe Victor nicht rekrutiert. Wir haben heute ein Team von Dutzenden Leuten. Wenn ich denke an Brasilien, Kitzke, an unseren Dienst in Brasilien, hier in Deutschland. Jetzt russischen Kanal haben wir aufgemacht. Jetzt wird Spanisch wurde gerade aufgemacht. Wenn ich denke, was Gott alles tut und wir haben nie rekrutiert, wisst ihr warum nicht? Weil wenn ich alles habe, sage ich danke und das ist mein. Ich habe genau die Mitarbeiter, für die mein Herz glaubt und für die mein Herz vertrauen kann. Und ich habe zu ihm gesagt, Matthias, einfach ganz relaxed leben, in der Ruhe leben und sagen, danke Herr, dass die richtigen Leute auch zu uns kommen. Und wisst ihr, wenn ich habe zu ihm gesagt, hör zu, alle Mitarbeiter, die wir rekrutieren, die müssen wir motivieren. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe gesagt, wenn du ständig Mitarbeiter motivieren willst, dann bitte such dir welche aus. Ich gebe dir frei. Ich lasse meinen Leuten ja völlige Freiheit. Mach das. Wenn du das möchtest, mach das. Ich nicht. Weil die, die der Herr mir gegeben hat, die brauche ich nicht motivieren. Und wenn sie eines Tages zu mir kommen und sagen, ich glaube, die Zeit ist, dass ich gehe, dann sage ich, cool, kann ich dir helfen dabei? Ich gebe dir ein bisschen Geld mit, damit du ein neues Abschnitt deines Lebens beginnen kannst. Aber weil wir ja gar nicht glauben, wie gut Gott ist, er versorgt aus seiner Güte heraus und nicht um unseren Mangel auszufüllen. Und diese Mentalität, diesen Switch zu machen in unserem Herzen, dass alles abhängt von seiner Natur, von seiner Güte, von seinem Wesen und nicht davon, wie wir etwas gemacht haben. Wenn wir in diese Ruhe eingehen kommen, dann sehen wir auch, dass Gott alles vorbereitet hat, hat gesagt, Adam, Eva, ich gebiete euch zu essen, nicht gebe euch etwas zu essen. Ich gebiete euch, von jedem Baum zu essen. Das heißt, das Gebot, das Gott dem Menschen zuerst gegeben hat, ist zu genießen. Dann hat er geruht und dann erst hat er gearbeitet. Stell dir vor, wenn du in der Ruhe lebst, dann kannst du so viel arbeiten, ohne je Burnout zu haben. Ich garantiere dir, wenn ich das nicht gelernt hätte, ich hätte schon vor sicher 20 Jahren Burnout gehabt. 100%. Leute sagen immer, Reinhard, wie schaffst du das? Du bist so hingegeben. Ich hingegeben? Er ist mir hingegeben. Alles, was ich tue, ist eine Reaktion auf das, was er für mich getan hat. Wie kannst du den, der dich so geliebt hat, nicht lieben? Kennt ihr gar nicht. Wie schaffst du denn das? Wie kannst du den, der dich ergriffen hat in deinem tiefsten Herzen, einfach nicht alles zurückgeben? Seine Liebe drängt uns doch. Wisst ihr, mich drängt nichts außer seine Liebe. Ich bin nicht getränkt von, muss noch was schaffen, muss noch was machen, muss noch was tun. Überhaupt nicht. Ich bin ergriffen von dem, was er ist, sein herrliches Wesen, seine Güte, seine wunderbare Liebe zu mir, wie genial er doch ist. Und das, was ich tue, tue ich als ganz natürliche Reaktion auf das, was er für mich schon getan hat. Und da er mich so gerne hat, versorgt er mich auch so gut und brauche ich mich nie an irgendetwas Materielles hängen, an nichts. Ich wüsste nichts in meinem Leben, an dem ich wirklich hänge. Vielleicht ein bisschen unter Debbie. Aber wisst ihr, ich schaue auf mein Leben. Wenn der Herr zu mir heute sagen würde, Reinhard, sperr alles zu mit Brazilian Kids Care, ich würde nicht mal um ein Zeichen für ihn beten. Ich würde sagen, okay, sperren wir es zu. Wenn der Herr sagt, aus mit dem Mentoring, sage ich, okay, aus. Wenn er sagt, nicht mehr im deutschsprachigen Raum, sage ich, okay, aus. Wenn er sagt, ein Jahr auf einer Insel mit Debbie, sage ich, okay, mach mal. Aber da wir nicht gelernt haben, ständig wieder mehr zu lernen, wie gut er ist, wie herrlich er ist, welche Natur er hat, welchen Charakter er hat, welches Wesen er hat, sind wir arme, getriebene Geschöpfe, die von Umständen hin und her gerissen werden. Stell dir vor, wenn die erste Reaktion deines Herzens in schwierigen Umständen wäre, thank you Jesus, you're so beautiful. Danke Jesus, du bist so genial, du bist so genial. Wisst ihr, manchmal wecke ich mich in der Nacht selbst aus durch mein eigenes Reden. Nicht so oft, aber manchmal mache ich das. Und manchmal wecke ich mich auf, weil ich in der Nacht im Schlaf sage, Jesus, du bist so genial, du bist so genial, du bist so genial. Und dann will ich wach und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Wir müssen aufhören, so viel Zeit und Energie zu investieren in neue Techniken zu entwickeln, verwenden, neue Schlüssel zu finden, um ein effektiveres Christenleben zu leben. Und wir müssen mehr Zeit investieren in unserem Herzen, diesen herrlichen, genialen, wunderbaren Gott kennenzulernen. Gott denkt nicht Problem, Gott denkt Lösung. Gott versorgt nicht, weil du arm bist, sondern weil er gut ist. Gott heilt nicht, weil er mit dir armen Kranken Mitleid hat, sondern Gott heilt, weil er der wunderbare, gute Heiler ist, der dich so sehr liebt. Natürlich hat er Mitleid mit dir. Aber wenn wir mal verstehen, dass alles, was Gott motiviert, seine eigene Natur ist und nicht die Not ist, dann plötzlich ändert sich alles. Weil solange wir notfokussiert sind und problemfokussiert sind, was tun wir? Wir machen Gott zum Weihnachtsmann. Hier habe ich ein Problem, ich gebe ihm ein Zettelchen hin. Hier will ich die Lösung meines Problems. Aber wie wäre es, wenn mein Herz ergriffen hat, dass er immer nur von seiner Güte motiviert ist? Es ist seine eigene Liebe, die ihn motiviert, mir das zu geben, was ich brauche. Es ist sein eigener Charakter und sein Wesen, das ihn dazu motiviert, dass es uns auch gut geht. Was wäre dann? Hör zu, als ich erkannt habe, wegschauen von mir, hinschauen zu ihm, wegschauen von mir, hinschauen zu ihm, wegschauen von mir, hinschauen zu ihm, da hat sich so viel in meinem Leben geändert. Der Kampf gegen die Sünde ist vorbei. Da haben wir Bibelstellen herausgenommen aus dem Zusammenhang, die wir gar nicht verstanden haben. Ja, der Geist kämpft gegen das Fleisch. Und wenn wir nicht ständig den Geist ernähren und das Fleisch dann ständig ein bisschen hungern lassen, dann wird halt das Fleisch die Oberhand gewinnen. Meine lieben Freunde, ich habe das Wort Fleisch mir angeschaut in jedem einzelnen Bibelvers im Neuen Testament. Das Fleisch bedeutet nicht immer, was wir unter Fleisch verstehen. Ich schreibe das in meinem Buch, Sieg über die Sünde oder frei von der Sünde, so klipp und klar. Das Fleisch hat viele verschiedene Bedeutungen, je nachdem, in welchem Kontext es gestanden ist. Und wenn die Bibel spricht vom Kampf zwischen Geist und Fleisch, dann spricht es nicht vom Kampf zwischen der sündigen Natur und zwischen dem Geist. Absolut nicht. Denn die sündige Natur, die wurde mit Christus ans Kreuz genagelt und ist tot. Und mit Tote gibt es nichts mehr zum Kämpfen. Stell dir vor, wenn der Sieg über die Sünde tatsächlich dieser Kampf wäre Geist und Fleisch bedeutet sündige Natur, das heißt, dass deine sündige Natur wieder lebendig ist. Und das haben wir gemacht. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Wir sind so fokussiert an Probleme zu lösen und so wenig fokussiert auf die Lösung zu schauen, dass wir ständig im Schlamassel sitzen. Wenn die Versuchung der Sünde, wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn die Versuchung der Sünde kommt, drücke ich kurz die Pause-Taste. Ich liebe das, diese, in meinem Herzen natürlich. In meinem Herzen habe ich eine riesengroße Pause-Taste. Einige von euch sind so jung, ihr kennt das ja nicht. Aber wisst ihr, so früher hatte man so die Kassettenspieler, ja? Kennt ihr das noch? Ja, einige kennen es noch, genau. Und so auf dem Kassettenspieler, da gab es die Pause-Taste. Und in meinem Herzen habe ich eine riesengroße Pause-Taste hingemalt. Und wenn dann solche Dinge kommen, dann mache ich ganz kurz die Augen zu. Oder oft bin ich mit Leuten, dann kann ich die Augen nicht zumachen. Dann bleibe ich körperlich anwesend, aber innerlich abwesend. Debbie hat inzwischen gelernt, damit zu leben. Ihr werdet es auch noch lernen. Und dann in meinem Herzen drücke ich die Pause-Taste und sage, okay, ich werde jetzt nicht gegen diese Versuchung kämpfen, sondern ich werde jetzt auf Jesus schauen und sagen, Jesus, danke, dass ich der Sünde gestorben bin. Jesus, danke, dass du derjenige bist, der mir den Sieg über die Sünde gegeben hast. Und ich danke dir so, dass ich diese Versuchung nicht nachgeben brauche. Und die Versuchung kommt, die Versuchung geht. Es ist zu einfach, Reinhard. Ja, das ist ja das Problem, dass das Evangelium so einfach ist. Darum wollen wir es nicht. Wir wollen ja das komplizierte Evangelium. Wir wollen ja am Abend ins Bett gehen und sagen, hey, heute habe ich es geschafft. Heute. Weißt du, heute, die Versuchung, die kam, ich habe es heute geschafft. Ich habe heute meinen Zorn aus, ein Sternchen wieder der Selbstgerechtigkeit auf meine Schulter. Ich habe es gemacht. Aber wenn du sagst, eigentlich, ich habe gar nichts gemacht, er hat alles gemacht, ich habe nur im Herz kurze Pause gedacht, Taste gedrückt, habe auf ihn geschaut und habe gesagt, danke, dass du meine sündige Natur besiegt hast, danke, dass ich es tun brauche, da gibt es kein Sternchen mehr, weil die Sternchen kommen alle auf seine Schulter. Und wisst ihr, je länger ich mit dem Herrn gehe und je länger ich ihm diene, desto mehr merke ich, wie alles, was mit Christentum zu tun hat, eine simple Sache ist. Und wenn es kompliziert wird, ist es nicht der neue Bund. Es ist so simpel. Der beliebt diese Aussage. Es steht in der Bibel und auf meinem Arm, daher ist es wahr. Jesus paid it all. Alles hat er bereits getan. Wo ist dein Fokus, wenn du deine Heilung suchst? Wo ist dein Fokus, wenn du Versorgung suchst? Wo ist der Fokus, wenn du Lösung deiner Probleme suchst? Wisst ihr, als ich das verstanden habe, habe ich begonnen, Menschen auch so zu sehen. Und wisst ihr, das ist das Geniale. Je besser du Gott kennst, desto mehr liebst du dich selbst, ohne narzisstisch zu sein, und desto mehr liebst du die anderen Menschen auch. Und plötzlich hast du ein Bild von anderen Menschen, das Gott entspricht und nicht dir entspricht. Plötzlich macht dir das gar keinen Stress mehr, dass die anderen nicht so vollkommen sind, weil du ja weißt, sie sind neue Schöpfungen in Christus Jesus und sie werden das auch irgendwann ergreifen und dann werden sie auch danach handeln. Du handelst dir nicht gemäß dem, wie du dich anstrengst zu handeln. Das geht nur eine kurze Zeit gut. So, wisst ihr, diese Willenskraft, um gute Christen zu sein, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich hab das zu lange gemacht. Ich will kein guter Christ sein, ich will einer sein, der ihn gut repräsentiert, weil er sich durch mich ausdrückt und nicht ich was für ihn mache. Und wenn wir mal erkennen, wie er ist, in unserem Herzen wirklich ergreifen, er ist nur gut, er macht nichts, weil es Not gibt, sondern nur, weil er gut ist. Und wenn unser Herz das ergriffen hat, plötzlich sehen wir uns anders, wir sehen ihn anders, wir sehen unsere Mitgeschwister anders und wir sehen die Probleme ganz anders. Stell dir vor, du gehst durch eine Krise durch, die eine ganz schwierige Zeit ist, und mitten in dieser Krise, das Erste, was aus dir herausplatzt aus deinem Herzen, nicht weil es eine technisch einstudierte Sache ist, sondern weil es eine Herzensüberzeugung ist. Das Erste, das rausplatzt aus deinem Herzen, Jesus, you are so beautiful. Jesus, du bist so genial, du bist so gut. Weißt du, was sein wird? Plötzlich gehst du durch jede Krise, durch jeden Umstand, durch jede Sache deines Lebens, du gehst durch mit einer Ruhe im Herzen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht und Leute sagen zu dir, jetzt spinnt er wirklich. Weil ich weiß ja, was er gerade durchmacht. Ich weiß, ich kenne seine Umstände. Wie kann der lächeln? Wie kann der sagen, alles ist okay? Wie kann, das stimmt ja gar nicht, aber in deinem Herzen stimmt es. Und weil es in deinem Herzen so stimmt, wird es dann auch dein Erlebnis werden. Wenn ich nicht so leben würde, um Himmels Willen, ich wäre längst zusammengebrochen. Die Verantwortung, die Debbie und ich tragen für all die Dinge, die wir tun, wie soll das anders gehen? Es geht ja gar nicht anders. Und wisst ihr, als ich begonnen habe, das zu in meinem Herzen greifen und auch so zu leben mit meinen Mitarbeitern, habe ich etwas gesehen und das liebe ich so sehr. Wenn du Menschen so siehst, wie Jesus sie sieht, diese Menschen verändern sich, du hast gar keine Idee. Viele von euch kennen den Daniel, der so gerne hier gewesen wäre, so gerne, der war so sauer auf mich. Und ich habe gesagt, nein, wenn die Debbie mitkommt, bleibst du zu Hause. Ich brauche dich nicht hier. In 2 Monaten heiratet er. Heute in 2 Monaten heiratet er. Und dann zieht er aus bei uns, aber er wird nach wie vor bei uns arbeiten. Und wisst ihr, als Daniel in mein Leben kam und als mir klar wurde, ich sollte ihn unter meine Fittiche nehmen, als geistlichen Sohn und auch als einer, der immer an meiner Seite ist, er lebt bei uns. Seit über 4 Jahren lebt er bei uns. Zuerst in einer sehr, sehr kleinen Wohnung haben wir zusammengelebt, Debbie, ich und er. Er war die letzte Person, mit der ich je arbeiten wollte. Er war mein Albtraum. Wirklich. Ich meine, viele von euch, ihr kennt ihn jetzt so von den Videos und ihr denkt, der Daniel ist doch so süß. Er war meine Hölle auf Erden. Ja. Er ist so konträr zu dem, wie ich ticke. Es war einfach chaotisch. Wisst ihr, ich bin organisiert. Er weiß gar nicht, wie man organisiert schreibt. Der lebt in seiner eigenen Welt. Irgendwann um 8 Uhr beginnen unsere Lives auf Instagram. Wisst ihr, wann er kommt? Manchmal ist um 7.59 Uhr noch kein Daniel zu sehen. Und wenn wir 1 oder 2 Minuten spät ins Instagram gehen, ist es, weil der Daniel, wer weiß, was wo noch ist. Und er kommt rein ins Studio. Morgen. Und er setzt sich hin und sagt, Bonjour. Und die Stunde live ist vorbei. Ich gehe zurück ins Bett. Er war einfach, seine Art, sein Wesen war mir so konträr. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Daniel von Anfang an wahrgenommen vom Natürlichen her, wie er ist, Aber von Anfang an habe ich die Entscheidung genommen, ich werde ihn so sehen und auch so behandeln als neue Schöpfung. Dieser Mann hat sich verändert, ihr könnt, fragte Debbie. Dieser Mann, als Direktor unserer Bibelschule, was dieser Mann für eine Arbeit macht, ich kann nur heulen, wenn ich an ihn denke. Was für eine Hingabe, was für eine Liebe zu den Menschen. Dieser, jetzt sage ich euch mal was, ihm macht es nichts aus. Und er versteht eh kein Deutsch. Aber ich weiß, ihm macht es nichts aus. Ich kenne ihn so gut. Ich kenne, außer Debbie, glaube ich, ich kenne ihn besser als meine eigenen Söhne vielleicht sogar. Ich kenne ihn so gut. Ich weiß, ihm macht das gar nichts aus. Er würde sogar sagen, ja, sag's nur. Aber wisst ihr, der Daniel, der mochte Menschen nicht. Wenn ihr alles gehört hättet, was in unserem Büro alles so läuft. Ich habe gesagt, Daniel, die Brasilianer sind dein eigenes Volk, du musst sie lieben. Was der oft für Worte verwendet hat, wenn er über Menschen geredet hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe gesagt, Daniel, solche Worte soll ein Christ gar nicht in den Mund nehmen, schon gar nicht, wenn er über andere Geschwister redet. Heute ist er eine Person, der liebt, eine Person, die ehrt, eine Person, die fünfmal die extra Meile geht, um andere zu lieben und zu schätzen und zu ehren. Eine Person, die Verantwortung übernimmt, eine Person, die hart arbeitet, eine Person, unbeschreiblich. Ich könnte mir keine bessere Person an meiner Seite vorstellen als den Daniel. Könnte ich nicht. Und wisst ihr warum? Und wir können das von allen anderen sagen. Matthäus, alle die Leute, die, mit denen wir arbeiten, die um uns herum sind, wir haben immer die Entscheidung getroffen, wenn Gott so ist, wie ich glaube, dass er ist, genial, und wenn er mich so sieht, wie er im Wort sagt, dass er mich sieht, vollkommen in Christus, dann sehe ich jede Person auch so. Und ich habe nicht auf die Probleme geschaut im Leben von Daniel, sondern ich habe auf das Endprodukt geschaut, in ihm vollkommen. Und Daniel hat mir vor kurzem mit Tränen in die Augen gesagt, und umarmt, hat gesagt, ich danke dir so, dass du mich in dein Leben genommen hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo ich heute wäre, wenn es nicht darum wäre. Und wisst ihr, es hatte nichts zu tun mit mir. Es hat nur darum, dass ich gelernt habe, so zu sehen, wie er sieht. Und der Herr hat nicht auf Daniel geschaut und gesagt, Probleme, Probleme, Probleme. Der Herr hat auf Daniel geschaut, neue Schöpfung, Geliebte in mir, angenommen, akzeptiert. Und was ich in meinem Leben gelernt habe, wenn ich ihn so sehe, wie er wirklich ist, in all seiner Güte, in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, dann beginne ich mich anders zu sehen, dann beginne ich die anderen anders zu sehen und die anderen blühen richtig auf um mich herum. Weil es ja eine wahrhaftige und ehrliche und aufrichtige Herzenshaltung ist, die aus mir herauskommt. Du kannst niemand lieben, wenn du Gott nicht so siehst, wie er ist. Wenn du ihn nicht siehst als den, der ist, dann siehst du Probleme, dann siehst du Schwierigkeiten, dann siehst du Mangel. All das siehst du ständig. Dann siehst du Krankheit, dann siehst du Not, dann siehst du Schmerzen. Aber wenn du mal erfasst hast, wer er wirklich ist, aus seiner Güte heraus versorgte die Elenden, nicht aus der Not heraus. Plötzlich ändert sich dein Bild. Ja, weißt du warum? Weil es gibt keine Grenzen mehr. Gott kann geben, so viel er will, er hat immer noch alles. Gott kann heilen, so viel er will, er hat immer noch Heilung. Es ist kein Ende der Güte und der Liebe und der Größe Gottes. Hör zu, du kannst alles Mögliche übertreiben in deinem Leben. Alles Mögliche. Aber du kannst niemals übertreiben, wie gut Gott ist. Das geht nicht. Du kannst sagen, dass er der Beste, der Genialste, der Herrlichste, der Größte ist und es ist immer noch untertrieben. Er ist immer noch besser, als wir es uns vorstellen können. Und das muss in unser Herz hinein. Wisst ihr, wir sehen das im Alten Testament, in 4. Mose 33, und bestimmt haben einige von euch schon mich darüber reden gehört. Wie Gott Folgendes sagt im Vers 19. Im 4. Mose 32, Vers 19. Vers 18. Vers 18, da hat Gott dieses Gespräch mit Moses und er antwortete aber, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose hatte ein Verlangen nach der Herrlichkeit Gottes. Wie viel haben wir geredet über die Herrlichkeit Gottes? Die Schekinah-Wolke. Und wisst ihr, so viele Leute haben ein abstraktes eine abstrakte Vorstellung von der Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes wirklich? Es ist die Wolke, die den Raum erfüllt. Es ist dieses Gefühl, dieses Erlebnis. Ja, ich mag Wolken, ich mag Gefühle, ich mag Erlebnisse, ich mag alles. Aber wisst ihr, als Moses diese Ausschreien in seinem Herzen hält, lass mich deine Herrlichkeit sehen, schau, was Gott darauf antwortet. Die direkte Antwort auf den Wunsch Moses, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, ist folgendes. Im Vers 18 sagt Moses, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und ich lese von der Elberfelder. Von der Schlachter, sorry. Und als Antwort darauf sagt Gott folgendes. Das ist direkt die Antwort im 19. Vers, 4. Mose 33, Vers 19. Und der Herr sprach, ich will meine Güte vor deinem Angesicht vorbeiziehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Stell dir mal vor, Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, ich zeig dir meine Güte. Die Herrlichkeit Gottes ist keine Wolke, ist nichts Abstraktes. Die Herrlichkeit Gottes ist sein guter Charakter. Das ist seine Herrlichkeit. Und dann beschreibt Gott sich selbst durch 7 wunderbare Attribute. Gütig, barmherzig, Sünde vergeben. Meine lieben Freunde, du wirst so viel von der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben erleben, wie du im Herzen ergriffen hast, wie gut er ist. Und wenn du in deinem Herzen ergriffen hast, dass seine Herrlichkeit nichts anderes ist als sein Charakter, sein Wesen, barmherzig, gnädig, Sünde vergebend. Wie viele Menschen kommen zu mir in die Seelsorge und haben immer dasselbe Problem. Sie leben mit irgendeiner Schuld von irgendetwas, was sie nicht gelöst haben oder was sie mal getan haben. Und wisst ihr, nicht nur der Teufel ist der Verkläger der Brüder, sondern wir waren ja auch Weltmeister im Verkläger der Brüder sein. Hast gesehen, was der getan hat? Hast gehört? Schau dir mal ein bisschen ins Internet hinein. Wie Bruder den Bruder verklagt. Wie Bruder den Bruder anklagt. Was hat der gemacht? Hast du gehört? Hast du gesehen? Hast du mal? Stell dir mal vor. Und so viele von uns leben mit Schuld, die wir nie los wurden. Aber die Bibel sagt uns im Neuen Bund, er gedenkt unserer Sünden nie mehr. Ich sage den Leuten immer, Fehler brauchen nicht vergeben werden. Fehler gehören zum Teil des Lebens. Sünde muss vergeben werden. Und wir haben ja Angst, mit unserer Sünde ins Licht zu kommen. Wisst ihr, warum wir so Angst haben, mit der Sünde ins Licht zu kommen? Weil wir nicht glauben, wie gut Gott ist. Wir hatten ein Erlebnis auf unserer Schule, die erste Schule in 2019 in Sao Paulo. Es war eine sehr kleine Schule damals. Ich glaube, 4 oder 25 Leute waren es in etwa. Und da hatten wir, und unsere Schule ist ganz etwas anderes. Unsere Schule ist kein Unterricht. Unsere Schule ist eine Schule, eine verrückte Schule. So drum machen wir sie auch nur sehr klein. Ich will sie nicht groß machen, weil es eben ein Klassenzimmer nur ist. Und es war schon gegen Ende des Schuljahres, da plötzlich hat der Heilige Geist mir einen Impuls gegeben. Und ich fragte unsere Schüler und ich sagte, vertraut ihr mir hundertprozentig? Und sie sagten, ja. Ich habe gesagt, irgendjemand hier, der mir nicht 100% vertraut? Alle sagten, wir vertrauen dir. Ich habe gesagt, okay, ich empfinde, dass wir Folgendes machen sollen. Wir gehen jetzt durch die Runde, wir saßen im Kreis, wir gehen jetzt durch die Runde und jeder in diesem Raum wird seine Sünde, seine Schwäche, seinen Kampf bekennen, der in ihm ist, von dem niemand weiß. Deine größte versteckte Sünde. Und ich habe zu Daniel gesagt, Daniel, du suchst aus, wo wir anfangen. Der Daniel suchte die Person neben mir aus und es ging dann rundherum. Und alle haben sie gedacht, aha, wenn es zum Reinhard kommt, kommt nichts. Und auch ich habe mein Herz völlig geöffnet. Jeder hat sein Herz geöffnet, keiner hat was versteckt, jeder hat ehrlich seine Sünde bekannt. Da kamen Sachen ans Licht, die du niemals sagen würdest als Christ. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, und jetzt beten wir füreinander. Und jetzt sprechen wir einander Vergebung zu. Ich sage euch, es war in diesem Schuljahr einer der Highlights dieser Klasse. Jeder war offen, jeder war ehrlich, jeder legte die Sünde am Tisch, keiner versteckte sich, keiner machte schöner, da gab es nichts Verstecktes mehr. Und am Ende, wir beteten füreinander, alle heulten, wir umarmten einander, wir liebten einander. Und dann hat der Herr zu mir Folgendes gesagt. Er hat mich zu zwei Bibelstellen gebracht, nämlich zum Johannesbrief. Wenn ihr im Licht wandelt, so wie ich im Lichte bin, dann habt ihr Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt euch von aller Sünde. Und die zweite Bibelstelle vom Petrusbrief, die Liebe deckt eine Vielfalt der Sünde zu. Und der Herr hat zu mir gesagt, weil in meiner Gemeinde die Sünde nicht zugedeckt wird, sondern immer nur mit dem Finger gezeigt wird, wagen meine Kinder sich nicht im Licht zu leben. Und da meine Kinder sich nicht wagen, im Licht zu leben, weil sobald sie die Sachen ins Licht bringen, wird mit dem Finger gezeigt, kritisiert, verurteilt. Da meine Kinder sich nicht wagen, im Licht zu leben, leben sie mit dem ständigen Schuldgefühl, dass meine Sünden nicht vergeben sind. Wenn ihr im Licht wandelt, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft, Koinonia, das spricht von intimer Herz-zu-Herz-Beziehung. Haben wir Koinonia miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Schuld. Und wir haben gelernt, im Verstecken zu leben, weil wir nicht glauben, wie gut Gott ist. Und weil unsere Brüder auch die Repräsentation, die Gott nicht so repräsentieren, wie er tatsächlich ist, haben wir ein verkorkstes, religiöses, verzerrtes Herz. Und was tun wir? Da wir Angst haben, dass wenn meine Sünde ins Licht kommt, dann wird sie nicht zugedeckt durch die Liebe, sondern wird sie noch weiter aufgedeckt, behalten wir sie im verborgenen Winkel unseres Herzens. Und dann 15, 20 Jahren kämpfen wir, was niemand weiß, und plötzlich geht es nicht mehr und puff, es kracht. Ich träume von einer Gemeinde, die weiß, wie gut er ist. Und die weiß, wie herrlich und wie liebevoll er ist. Und die das im Herzen ergriffen hat und ihn richtig sieht, sich richtig sieht und dadurch den Bruder auch richtig sehen kann. Stell dir so eine Gemeinde vor, wo du sein darfst. Stell dir vor, wo, wenn deine Sünde ans Licht kommt, deine Brüder um dich herum sind und sagen, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich. Deck mal's zu. Das Blut Jesu Christi. Wir würden nicht mehr leben mit so vielen Schuldgefühlen, die uns plagen, mit diesen versteckten Dingen in unserem Herzen, die wir mit herumschleifen, wo wir dann gar nicht mehr sicher sind, dass er uns wahrhaftig unsere Schuld vergeben hat und er gedenkt nicht mehr an unsere Sünden. Wenn er nicht mehr daran gedenkt, dann brauchst du auch nicht mehr daran denken. Aber wisst ihr, ich habe nie verstanden, was das überhaupt bedeutet, er gedenkt an unsere Schuld nicht mehr. Ich habe es gelesen, ich habe es gepredigt. Ich habe es erst verstanden beim Schreiben meines Herzbuches. Plötzlich ging mir so dieses Licht auf. Die Bibel sagt nicht, dass Gott vergessen hat, was du getan hast. Gott ist kein vergesslicher Gott. Hebräerbrief sagt uns sogar, dass Gott nicht ungerecht ist und er vergisst nicht die guten Werke, die wir getan haben und wird uns belohnen zur rechten Zeit. Also Gott ist kein vergesslicher Gott. Gott schaut nicht auf dich und sagt, was du gestern getan hast, habe ich schon vergessen. Gott vergisst nichts. Wenn Gott kein vergesslicher Gott ist, wie kann es sein, dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenkt? Und das wurde so ein Schlüssel für mich mit dem ganzen Thema Herz. Wisst ihr warum? Weil Gott hat seine eigene Erinnerung ausgetauscht. Wenn Gott auf dich sieht, woran denkt er? Er denkt an Jesus. Der Verkläger der Brüder sagt, schau, was Reinhard getan hat. Jesus sagt, hey, schau auf mich. Jesus sagt, erinnerst du dich, Vater, vor 2000 Jahren, was ich gemacht habe? Erinnerst dich? Vor 2000 Jahren habe ich ihn in mir hineingegeben. Schau ihn jetzt durch mich an, reinig. Und Jesus sagt, und Gott sagt, ich erinnere mich an dich, Jesus, und nicht mehr an seine Vergangenheit. Und so habe ich gelernt, Menschen zu helfen, Traumas im Herzen aufzuarbeiten. Wir können tatsächlich unsere Erinnerung verändern. Wir können unser Herz überschreiben. Und so macht es Gott. Gott erinnert sich nicht mehr an deine Sünden. Nicht, weil er einfach sagt, okay, ich bin so liebevoll, ich schaue weg. Überhaupt nicht. Gott schaut auf Jesus und da er auf Jesus schaut, erinnert er sich nicht mehr an deine Sünden, weil er erinnert sich an das, was Jesus getan hat. Und er sagt, meine Erinnerung ist, vor 2000 Jahren hat das Blut alles erledigt. Das ist die einzige Erinnerung, die ich in meinem Herzen festhalte. Und so ist Gott derjenige Gott, der sich selbst bezeichnet, seine Herrlichkeit bezeichnet, mit unwahrscheinlicher Güte, Barmherzigkeit, Gnade, Sünden vergebend. Schau, was C.S. Lewis gesagt hat. C.S. Lewis, viele von euch bestimmt kennen diesen Autor, C.S. Lewis. Ich weiß nicht, ob ihr ihn mögt oder nicht. Da gibt es Leute, die mögen ihn, da gibt es Leute, die mögen ihn nicht. Ich finde, er war genial, war bestimmt ein Prophet Gottes. Er hat eine Aussage gemacht, die habe ich in meinem Studieren gelesen, die hat mich schon gepackt. Der C.S. Lewis sagt Folgendes. Die letztendliche Frage ist, ob die Lehre der Güte und des Charakters Gottes oder die Lehre der unfehlbaren Schrift am Ende des Tages in einer Konfliktsituation, was davon die Oberhand bewahrt. Und dann sagt er Folgendes. Ich glaube, dass die Lehre der Güte Gottes sicherer ist als die Lehre der Unfehlbarkeit der Bibel. Das darf er heute gar nicht sagen. Darum hat es er gesagt, er ist ja schon tot, er darf sagen, was er will. Aber denk mal dran, wir pochen und beharren, es steht in der Bibel. Und wissen gar nicht, dass so viele Dinge, die schon in der Bibel stehen, aber die wir falsch verstanden haben, missverstanden haben, vielleicht auch gar nicht richtig übersetzt wurden von den über 30 Manuskripten, die wir haben. Wir pochen so darauf, es steht in der Bibel. Das Wort Gottes ist unfehlbar, Reinhard. Ich werde niemals bestreiten, dass die Bibel wichtig ist, das Wort Gottes von Gott inspiriert wird. Darum geht es gar nicht. Was darum geht, wir beharren darauf, wenn wir von der Unfehlbarkeit des Wortes Gottes reden, dann beharren wir darauf, dass es mein Verständnis des Wortes Gottes ist, das unfehlbar ist. Wenn es so steht, dann steht es so. Und oft haben wir gar nicht verstanden, was das bedeutet, was steht, aber bestehen darauf. Und da sagt C.S. Lewis, wenn diese zwei im Konflikt sind, die Bibel sagt, alles ist wahr, oder Gott ist gut, dann ist es sicherer daran zu glauben, dass Gott gut ist. Und ich stimme mit ihm überein. Auch wenn ihr das aufnimmt und ins Netz stellt, stimme ich trotzdem damit überein. Ich schaue zurück. Seit 41 Jahren bin ich im Dienst. Seit 45 Jahren predige ich. Seit 54 Jahren gehe ich mit Jesus. Und ich schaue zurück auf mein eigenes Leben und ich bin immer überwältigt. Eigentlich fast jeden Tag bin ich überwältigt von einer simplen Sache. Wie kann er nur so gut sein? Wisst ihr, wenn ich Gott wäre, hätte der Reinhard schon vor 35 Jahren abgesetzt vom Dienst. Längst. Wenn ich Gott wäre, hätte mir einen viel besseren gesucht. Aber er nimmt sich diesen Österreicher, der kaputt war, der mit 12 Jahren zerstört war, der aus einem Missbrauch kommt, der von Hartherzigkeit erzogen wurde, der mit Religiosität vollgestopft wurde. Er nimmt sich diesen kaputten Jungen und sagt, ich mache was aus dir und ich verwende dich. Und ich denke mir, wie hat er das geschafft? Wenn ich auf mich schaue, ist es ein Rätsel. Wenn ich auf ihn schaue, ist es ein gelöstes Rätsel. Und wisst ihr, wenn ich in meinem eigenen Leben schaue, wie viele Verse ich missverstanden habe, aber bestanden bin darauf, dass es die Wahrheit ist. Heute, ich bin zu einem Punkt angelangt, wo das, was ich predige, das glaube ich, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ich sage das noch einmal. Ich bin heute bei einem Punkt angelangt, wo das, was ich predige, das glaube ich, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht. Und wisst ihr, das liebe ich auch so sehr. Leute sagen, Reinhard, bist du sicher? Ich sage, ich hoffe. Aber wie predigst du mit so einer Kühnheit? Ja, weil ich es glaube. Weil ich es so erkannt habe. Denk mal, ich kann mich erinnern, eine Predigt, die ich gepredigt habe. Ganz am Anfang meiner Karriere als Prediger und als Jugendleiter. Das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Kennt ihr alle diese Bibelstelle, oder? Was habe ich doch für eine begeisternde Predigt dahingelegt und die Jugendlichen schrien mir alle zu. Yeah, Amen, Halleluja, preist dem Herrn. Wer reißt uns das Reich Gottes an uns? Und heute schaue ich zurück und denke ich, um Himmels Willen, und er hat mich nicht vom Pult geworfen? Er ließ mich diese Predigt fertig predigen. Er stand nicht auf mit seinem richtenden Schwert und sagte, aus mit so einer Irrlehre. Er erlaubt mir. Wisst ihr warum? Das hat Jesus gesagt, bevor er noch ins Kreuz ging und bevor ein neuer Bund geschaffen wurde. Damals musstest du das Reich Gottes an dich reißen mit Gewalt. Kolosserbrief sagt uns so wunderbar im 2. Kapitel. Er hat uns versetzt vom einen Reich ins andere Reich. Ich brauche keine Gewalt mehr ausüben, im Reich Gottes zu sein. Er hat es gemacht. Er hat mich hineinkatapultiert in das Reich seines lieben Sohnes. Ohne irgendeine Gewaltanwendung bin ich heute im Reich Gottes und kann genießen, was er für mich getan hat. Und ich schaue zurück und denke, um Himmels Willen, wie geduldig, wie gütig, wie gnädig, wie genial ist unser Herr doch. Und dann lese ich Aussagen wie C.S. Lewis. Und dann hätte ich gesagt, wenn wir uns doch mehr ein bisschen schlauer gemacht hätten, so wie du, mein lieber Freund Mr. Lewis, und hätten mehr gesagt, Moment einmal, wenn das, was ich in der Bibel als Wahrheit glaube und die Güte und der Charakter und die Liebe Gottes im Widerspruch stehen, dann gehe ich lieber auf diese Seite, wo ich an die Güte und den Charakter und die Liebe Gottes proklamiere und nicht auf das poche, was im Wort steht. Es hört sich jetzt fast an, als ob Rainer die Bibel nicht mehr glaubt. Hm? Hör zu, ich liebe die Bibel. Ich liebe, liebe, liebe die Bibel. Ihr wisst ja gar nicht, wie viele endlose Stunden ich mit der Bibel verbringe. Ich habe seit Jahren, seit vielen Jahren, lese ich so gut wie nichts außer die Bibel. Ich lese, Leute sagen, kennst du den, kennst du jenen? Ich sage, sorry. Ich höre keinen Prediger. Ich liebe, die Bibel ist für mich so ein herrliches Buch geworden. Ich vergrabe mich in der Bibel, ich studiere die Bibel. Manchmal kommt Daniel heim um 1 Uhr in der Früh, das Licht im Büro, und sagt, was machst du noch? Und ich sitze noch mit der Bibel da. Ich liebe die Bibel. Aber mir ist so klar geworden, dass wir so viele Dinge nicht verstanden haben in der Bibel, weil wir sie erstens falsch gelesen haben, weil wir das vollbrachte Werk Jesus Christus nicht verstanden haben und vor allem, weil wir nicht verstanden haben, wie genial, wie herrlich, wie gut, wie wunderbar unser Gott ist. Und dann lesen wir in die Bibel Dinge hinein, die er niemals ausgedrückt hat. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Okay, ich lasse deine Güte mal bei dir vorbeiziehen. Stell dir vor, träume ein bisschen mit mir. Ich bin ja ein Träumer. Ich bin ein totaler Träumer. Ich träume Tag, ich träume Nacht, ich träume gerne. Träume mal ein bisschen mit mir. Die Bibel sagt, dass die Erde bedeckt sein wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Meere vom Wasser bedeckt sind. Okay? Kennt ihr diesen Bibelvers alle? Denk mal, die Herrlichkeit Gottes ist sein Charakter, seine Güte. Das ist sein Charakter, sein Wesen. Ich bin gütig, ich bin barmherzig, ich bin vergebend, ich trage nicht nach. Stell dir vor, wenn die ganze Welt bedeckt wird von der Erkenntnis des Charakters Gottes, so wie die Wasser die Meere bedecken. Wisst ihr, was geschehen würde? Wir würden eine riesen Seelenernte für uns holen. Wir warten sehnsüchtig auf Erweckung. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes sich manifestieren. Vor Jahren sagte der Herr zu mir, Reinhard, alle warten, das tut mir weh. Ich sagte, was meinst du, alle warten? Er sagte, mein Volk wartet, dass ich Erweckung schicke. Die schreien, die fasten, die beten, die warten, dass ich diese souveräne Erweckung schicke. Ich aber warte darauf, dass sie aufstehen und mich so repräsentieren, wie ich bin. Dass sie rausgehen, die Kranken heilen, die Güte Gottes zeigen, die Liebe Gottes überall hintragen. Und während sie auf mich warten und ich auf sie warten, wartet die ganze Schöpfung und seufzt. Die Schöpfung seufzt. Wonach seufzt die Schöpfung? Ihr kennt doch diesen Bibelvers von Römer Kapitel 8. Die ganze Schöpfung seufzt nach Erweckung. Steht so drin? Die ganze Schöpfung seufzt. Weißt du, wonach die ganze Schöpfung seufzt? Die ganze Schöpfung seufzt nach dir. Die ganze Schöpfung seufzt nicht nach Erweckung. Die ganze Schöpfung seufzt nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Sind wir aber Söhne, sagt der Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel, so sind wir auch Erben mit Miterben Jesus Christus. Was wäre, wenn jeder Christ sagt, hey, ich bin Miterbe mit Jesus. Alles, was Jesus gehört, gehört mir. Ich brauche keine Energiezeit mehr verschwenden, um ihm nachzulaufen und was von ihm zu holen. Noch ein Wunder, noch eine Heilung, noch eine Befreiung, noch eine Versorgung. Alles gehört mir. Und da ich Miterbe mit Jesus Christus bin, kann ich jetzt so ein Sohn sein, der einfach den Vater wirklich gut repräsentiert. Danach seufzt die Schöpfung. Die Leute um dich herum, die schreien ja nur so danach, dass du endlich dich manifestierst als Sohn Gottes. Und wenn du und ich, wenn wir uns manifestieren als Söhne Gottes, wisst ihr, was geschehen wird? So kommt die Ernte. Ich bin persönlich überzeugt, und das predige ich seit sehr vielen Jahren, habe sehr viele auch vom Kopf gestoßen damit. Das erste Mal habe ich das in Brasilien gepredigt, 1996. Da dachten wir nie, dass wir je in Brasilien sein werden. Da war ich mit einem jungen Mann dort. Und da predigte ich eine Predigt, die so konträr war zu allem, was Brasilien geglaubt hat. Nämlich, wir brauchen keine Erweckung. Wir brauchen die Söhne Gottes aufzustehen. Und denk mal drüber nach. Hier sind, ich weiß nicht, 500 Leute, 600 Leute. Gestern waren im Internet, ich glaube, über 1000, hat Michael gesagt. Stell dir mal vor, 1500 Leute, alle deutsch sprechend, wenn jeder von euch den guten, den herrlichen, den genialen, den wunderbaren Gott repräsentiert, da wo er so steht. Einfach so. Zu Hause, beim Einkaufen. Einfach nur so. Wisst ihr, was geschieht? Das wäre genialer wie jede Erweckung. Erweckungen sind gekommen, Erweckungen sind gegangen. Und was ist übergeblieben? Sag mir. Sag mir, was übergeblieben ist von der Erweckung in Wales, der Erweckung in Schottland, der Erweckung in Amerika. Sag mir, was übergeblieben ist. Was ist übergeblieben von Martin Luther? Was ist übergeblieben vom Spurgeon? Tote Denominationen, die sich bekämpfen. Aber was wäre, wenn jedes Kind Gottes ergreift, wie gut er ist, versteht, wer wir sind und uns jetzt beginnen zu manifestieren, da, wo wir sind. Plötzlich würden im Supermarkt die Leute verändert und geheilt. Plötzlich würden den Armen ihre Not genommen. Plötzlich würden wir prophetische Worte weitergeben, wo immer wir hingehen. Wir kamen hinein in ein Bed and Breakfast in Italien bei unserer Reise mit meinem besten Freund Gerhard. Und wir kamen dorthin und die Dame in der Rezeption, wir waren die einzigen Gäste in diesem Haus, war niemand dort. Und die Dame in der Rezeption war gestresst. Die war richtig, hat uns zickig behandelt, hat uns gar nicht gut behandelt, hat uns das falsche Zimmer gegeben, also richtig, war so richtig nervig und gestresst. Und ich ging hinein und ich sagte, wenn irgendjemand dich braucht, dann sie. Diese arme Frau. Also ich hätte jetzt zickig zurückkommen können. Ich hätte sagen können, Moment, ich habe bezahlt, ich habe gebucht, ich habe ein Recht, gut behandelt zu werden. Dann fanden wir heraus. Und wir haben beide gerne nicht ganz bewusst einfach hineingegangen und einfach, wir waren einfach so, wie wir sind, normal. Liebe Gottes floss. Und wir fanden dann heraus, nächsten Tag beim Frühstück, dass diese arme Frau ein furchtbarstes Trauma erlebt hat vor mehr als 10 Jahren durch ihren geschiedenen Ehemann, der sie misshandelt, terrorisiert hat. Und dann entwickelt sie Multiple Sklerose. Und sie war in Schmerzen Tag und Nacht. Wir durften sie umarmen. Wir durften für sie beten und sie war schmerzfrei. Und wisst ihr, was sie dann sagte? Sie sagte, als ihr gestern Abend bei meiner Tür hereingekommen seid, da kam ein Friede bei meiner Tür herein und ich konnte es mir nicht erklären. Sie sagte, ich lag nachts im Bett wach und ich konnte nicht schlafen und ich sagte, wer sind wohl diese zwei Männer? Wer sind wohl diese zwei Männer? Stell dir vor, du weißt, wie gut er ist. Und diese Güte bringst du überall hin, wo du hingehst. Stell dir vor, du überzeugst dein Herz mal. Es ist nicht wichtig, dass ich jede Bibelstelle 100% richtig verstehe. Da gibt es Dinge drin, die verstehe ich nicht. Leute fragen mich, wie ist das? Ich sage, keine Ahnung, irgendwann mal werde es mir der Herr offenbaren, aber jetzt verstehe ich es nicht. Aber eins habe ich begonnen zu verstehen, dass er 1000 Millionen Mal besser ist, wie ich es mir je vorstellen kann. Und das lasse ich in meinem Herzen nicht los. Und die Umstände können sagen, wie kann er gut sein, wenn das? Diese Frage ist für mich gar keine Frage mehr. In schwierigen Zeiten, was raussprudelt aus meinem Herzen ist, Jesus, du bist so genial. Und plötzlich hast du die Kraft, durch schwierige Zeiten zu gehen. Plötzlich brauchst du die Fragen nicht mehr beantworten. Plötzlich stell dir die Frage gar nicht mehr. Als mein Sohn 8 Jahre lang litt und die Ärzte keine Antwort für sein Leiden hatten und Debbie und ich 8 Jahre lang durch die Hölle gegangen sind und nicht gewusst haben, wird unser Sohn überhaupt überleben oder nicht? Es gab keinen einzigen Augenblick, wo ich daran gezweifelt habe, wie gut mein Gott ist. Und Debbie hatte ein Erlebnis mit dem Herrn so genial, dass Gott ihr gesagt hat, auch wenn er diese Nacht gestorben werde, ich wäre noch genauso gut oder so ähnlich oder ich würde dich genauso lieben. Und stell dir vor, was tun wir? Unser Herz hat nicht ergriffen, wie gut er ist, weil die Religiosität uns das nicht erlaubt zu ergreifen. Daher interpretieren wir Gottes Charakter durch unsere Umstände. Wenn er gut ist, warum? Wenn er gut ist, warum? Wenn dein Herz ergreifen kann, wie genial er ist, dann gibt es diese Frage nicht mehr in deinem Leben. Leute fragen, Reinhard, warum hat er 8 Jahre lang gelitten? Und ich habe gesagt, hör zu, ich habe Gott die Frage nie gestellt, ich will auch gar keine Antwort, es geht mir saugut. Ich brauche Antworten auf so viele Fragen in meinem Leben nicht mehr, weil mein Herz erkannt hat, wie genial mein Gott ist. Und wenn dein Herz erkannt hat, wie genial er ist, wie herrlich er ist, wie gut er ist, wie liebevoll er ist, dass er nichts nachtragt, dass er immer vergibt, dass du 1000 Mal fallen kannst und er dich 1000 Mal in die Arme nimmt, dann brauchst du alle deine Fragen nicht mehr beantwortet und du kommst zu der Ruhe. So wie Adam und Eva. Zuerst ruhen und dann nicht arbeiten, um Versorgung zu bekommen, sondern einfach arbeiten, weil wir in seinen Werken leben dürfen. Und das ist, worauf die Welt wartet. Ich sage euch, wir gehen auf Zeiten zu, nicht in Europa, auf der ganzen Welt, die nicht besser werden. Wenn du denkst, dass was wir zurzeit durchmachen schlimm ist, du hast keine Ahnung. Der Herr hat mir nicht erlaubt, alles zu sagen, was er mir gezeigt hat. Aber es wird finster. Und ich freue mich so auf die Finsternis. Ich freue mich so auf die Finsternis. Debbie ist die Einzige, die mich vielleicht ein bisschen versteht. Stell dir vor, in der finstersten Zeit Europas wird das Licht noch viel besser gesehen. Hier herinnen seht ihr das Licht nicht so gut. In der Nacht, wenn es finster ist, seht ihr jedes kleine Lichtchen. Und diejenigen, die ihr Herz jetzt bereit machen, zu ergreifen, wie genial, wie toll, wie gut er ist, und es hängt nichts von mir ab, es hängt von ihm ab. Und diejenigen, die lernen, jetzt in dem zu leben, die werden in den finstersten Zeiten leuchten wie die Morgensterne. Und diese leuchtenden Sterne, da werden dann die Leute in der Finsternis, die werden gelaufen zu kommen und wir sagen, da glänzt was, da glitzt was, da ist was. Was ist es? Und wir sagen, er heißt Jesus. Er heißt Jesus. In der Finsternis ist unsere Zeit, meine lieben Freunde, nicht im Licht. Und wenn wir lernen, dass die Finsternis in Wirklichkeit unsere Gelegenheit ist, dann werden wir so machen wie ich. Ich freue mich drauf.